Ich esse. Ich weiß, was ich essen will. Ich weiß, wie viel ich wovon essen muss. Wie viel ich wovon essen sollte. Ich weiß, woher ich es bekomme. Und ich weiß, dass alles andere als das, was ich esse, unnormal wieder natürlich krank ist und mich anekelt. Annika von gulli.com und als kleinen Überraschungsgast haben wir auch mit dabei den Hannibal aus Österreich. Hallo Annika, hallo Hannibal. Hallo, guten Abend allerseits. Hallo zusammen. Ja, hier wird gerade geschrieben lauter. Also es ist eigentlich laut genug, so wie immer. Also bei mir bist du laut genug, aber ich habe natürlich keine Ahnung, was bei den Hörern ankommt. Ja gut, das Problem ist, wenn man live streamt, jeder hat ein verschiedenes Setup oder ein verschiedenes Headset. Das eine ist lauter, das andere ist leiser. Das einzige Problem, was wir jetzt in der letzten Zeit hatten, dass die Leute, die halt den Mobile-Stream hören, wo wir den Frühschutzcast gemacht haben, dass die es halt immer ziemlich leise gehört haben. Was aber auch daran liegen kann, weil es eh mit nur 48 kbps gesendet wird. Und keine Ahnung, ob es daran liegt, weiß ich nicht. Okay, der Chat sagt gerade, wir sind alle gleich laut und dann, okay. Ja, der Hannibal, den Hannibal kann man ja eigentlich nicht wirklich bisher gehört haben, der noch nicht viel gesagt hat. Nee, okay. Ja, stell, wie gesagt, also meine Wenigkeit kennt man, die Annika, die kennt man ja auch. Wie gesagt, nennt man das freie Journalistin oder Journalistin von gulli.com? Ich bin bei denen festangestellt, aber definitiv nicht freie Journalistin. Okay, super. Weil, also jetzt seit einer Weile. Weil letztes Mal haben mich gefragt, bei der letzten Datensuppe, ob du eine freie Journalistin bist oder halt festangestellt. Nee, nicht mehr. Okay. Früher, aber jetzt mittlerweile bin ich fest bei Gulli. Super, dann haben wir die Frage auch beantwortet, weil darauf konnte ich letztes Mal, wie gesagt, nicht antworten. Da könnt ihr nächstes Mal auch die Annika natürlich persönlich anschreiben. Ja, und Hannibal, wer bist du, was machst du und warum bist du hier? Ja, hier bin ich, weil du noch einen gesucht hast, der beim Podcast mitmacht. Danke für die Möglichkeit. Ich würde mich, oder was ich mache, ist eigentlich, ich bin bei Anon Austria, mache dort beim Newsdienst mit und beschäftige mich eben mit ziemlich viel mit Datenschutz. Also das ist so, würde ich jetzt mal sagen, das, was ich mache. Okay, ja gut, also bei dir merkt man gerade, dass deine Verbindung nicht so die stabilste ist, aber wie gesagt, wenn es dann zu schlecht werden sollte, dann werden die Leute im Chat natürlich eh meckern und sagen, ja, der Hannibal hört sich schlecht an. Wir haben ja den Komfort bei Skype, du gehst dann einfach ganz kurz aus der Konferenz raus, du liest ja im Chat eh mit und dann kannst du ja jederzeit hier wieder reinjoinen, ohne dass ich dich reinziehen muss, weil ne, ist ja so der Skype-Hack, dass man immer wieder reinjoinen kann, selbst wenn man rausgekickt wird. Aber wie gesagt, der Chat wird sich dann schon beschweren, wenn irgendwas nicht stimmt, weil... Ja, kommt ja laufend hier rein. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, für mich persönlich hört ihr euch beide eh super an. Über den Stream ist es natürlich mal ein bisschen anders, wegen der Sendeleistung und wie es halt rausgeht. Deswegen verlassen wir uns natürlich hier immer auf die Schattenredaktion. Ja, zurück zur Datensuppe. Wie gesagt, heute mal 19.30 Uhr. Wir konnten uns heute mal leisten, weil der Riot Burns ist ja wie gesagt nicht mit dabei. Da mussten wir auch nichts verschieben oder sonstiges. Hallo Riot, ich bash dich gerade. Ja, aber du hast ja recht. Ohne ihn würden wir die Hälfte der Zeit pünktlich anfangen. Ja, die Annika hat heute ein super Thema vorgeschlagen, weil wie gesagt, ich war ja das Wochenende weg, bin vorhin selber erst so gegen 16:30 oder 16.30 Uhr halt wieder nach Hause gekommen und hatte nicht wirklich unterwegs, wo ich die etwas längere Strecke mit dem Auto gefahren bin, kann ich ja nicht mal eben rumgoogeln und mir ein Thema raussuchen und recherchieren. Die Annika hat aber natürlich da entgegengewirkt und gesagt, sie würde heute gerne die GI-Files, also halt den neuesten... Global Intelligence Files. Genau, den neuesten Leak von Wikileaks sprechen und zwar geht's ja da um diese Strat4Mails, die halt von Anonymous im... Lass mich nicht lügen, genau, das war ja im Dezember bei dem Lulz-Xmas-Hack, wenn mich das nicht täuscht, ist ja richtig soweit. Ja, ne? Genau. Ja, ist korrekt. Genau, und bis dahin wusste man ja nicht wirklich, wie viele E-Mails und so weiter wirklich entwendet worden sind auf dem Weg und das hat man ja jetzt gesehen. Es wurden über 5 Millionen E-Mails gesprochen, teilweise, ich habe mir ein paar internationale Medienseiten angeguckt, die eine Seite hat irgendwas mit 2,4 Millionen geschrieben, die andere irgendwas mit 3 Millionen, also wie gesagt, das variiert immer. Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo dieser Hack halt stattfand, hieß es, die hätten 2,7 Millionen Mails erbeutet. Mhm. Oder halt 2, irgendwas auf jeden Fall. Meistens wurde 2,7 angegeben. Bloß Wikileaks behauptet jetzt, die hätten 5 Millionen E-Mails. Und das ist ja schon ein signifikanter Unterschied, der nicht irgendwie an einer unterschiedlichen Zählung oder was liegen kann. Das verwundert mich auch. Ich kann das aber nicht wirklich erklären, sondern nur halt so stehen lassen, dass es da diese widersprüchlichen Informationen gibt. Veröffentlicht sind derzeit irgendwas mit 460 E-Mails. Müsste ich jetzt genau auf der Website gucken, aber es ist irgendwas mit 400. Weil diese Mails, wie früher auch die Cablegate-Depeschen, halt stückweise immer veröffentlicht werden. Genau, Heute zum Beispiel wurde bloß eine Sache veröffentlicht. Mhm. Es gab halt Tage, da waren es irgendwie dann über 100. Aber es sind halt immer kleinere Pakete. Also wenn man dann halt von so einer Masse, also Millionen, die Zahl muss man sich natürlich erstmal durch den Kopf gehen lassen, wenn man von Millionen ausgeht, könnte man ja quasi davon ausgehen, dass jetzt in den nächsten Monaten, wenn nicht noch in den nächsten halben Jahr, noch eine ganze Menge kommen wird, was die Leaks von diesen E-Mails angeht. Das dauert eine Weile, bis man die alle weiter weg vom Mikro, ja, kann ich machen, dann kann ich den Chat zwar nicht mehr lesen, aber so besser. Ja, genau, ja, der Chat. Naja, jedenfalls, wie gesagt, das wird halt immer dann in die so kleinere Pakete aufgeteilt. Dadurch will man wohl dafür sorgen, dass die einzelnen Mails entsprechend genug Aufmerksamkeit bekommen, denke ich. Mhm. Was auch logistisch, wenn man jetzt als Journalist sich damit befasst, natürlich kein Fehler ist, wenn man dann ein bisschen Ruhe hat, sich das Material anzugucken, weil bei diesen War Diaries oder Warlogs war ja immer das Problem, dass man wirklich dann hunderttausende Dokumente auf einmal bekam und irgendwie bei der ganzen Menge wusste man gar nicht, wo man anfangen soll und hat dann den Überblick verloren. Mhm. Von daher, in der Hinsicht ist diese schrittweise Veröffentlichung schon besser. Wobei andererseits natürlich WikiLeaks dadurch auch kontrolliert, was wann berichtet wird, was natürlich auch ein Machtfaktor ist, den man nicht unterschätzen sollte. Die bestimmen natürlich die Art der Berichterstattung. Und natürlich haben sie auch wieder privilegierte Medienpartner, die das Zeug dann eher kriegen als jeder andere. Worüber man auch sehr geteilter Meinung sein kann. Welche Meinung pflegst du in der Hinsicht? Ja, ich sehe das eigentlich zwiespältig, wie gesagt. Also ich bin skeptisch gegenüber dieser Zusammenarbeit mit privilegierten Medienpartnern, muss ich auf jeden Fall sagen. Was natürlich auch einerseits Eigennutz ist, weil mich das natürlich nervt, dass diese Leute, die relativ willkürlich da noch teilweise ausgewählt werden, einfach nur anhand ihrer Größe oder keine Ahnung wonach, dass die halt diesen privilegierten Zugriff bekommen und andere, die sich vielleicht eigentlich mehr mit der Materie befassen, dann nicht. Es ist einfach, ich meine, was hat in Deutschland jetzt zum Beispiel der NDR, der da als Medienpartner ausgewählt wurde, was haben die schon groß gemacht zu dem Thema? Deren Berichterstattung war eigentlich extrem enttäuschend. Und das deckt sich halt wieder mit dem, ich meine, ich werde mich da jetzt unbeliebt machen, aber Daniel Domscheit-Berg hat ja, nachdem er bei WikiLeaks ausgestiegen ist, dieses Enthüllungsbuch geschrieben, Inside WikiLeaks, meine Zeit bei der gefährlichsten Website der Welt. Und ja, ich habe es gelesen. Und darin schreibt er, das fand ich eine der bemerkenswerten Stellen, WikiLeaks hätte halt diese Medienstrategie, dass sie großen Seiten, die ein diverses Publikum erreichen und ein großes Publikum erreichen oder großen halt anderen Publikationen, Zeitungen, Fernsehsendern, egal, sie hätten jedenfalls großen Publikationen den Vortritt gelassen gegenüber kleineren, die eigentlich die besseren Fragen stellten und sich besser mit der Materie auskennen würden, weil die Leser dieser kleinen kritischen Publikationen oder die Hörer oder Zuschauer, die hätte man halt nicht mehr überzeugen müssen. Während die bei den Großen, da hätte man auch Leute erreichen können, die vielleicht noch nichts davon gehört haben oder noch nicht überzeugt gewesen wären. Und andererseits hätte man auch selber dann halt mehr in der Öffentlichkeit gestanden und dementsprechend hätten sie das so entschieden, was eigentlich auch nicht wirklich fair gewesen wäre, aber so lief das halt bei WikiLeaks immer schon. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, hat sich das jetzt auch in den letzten Jahren nicht geändert. Würde ich mal sagen, ich schließe mich da auf jeden Fall dran an. Hannibal, von dir hat man jetzt noch nicht ganz so viel gehört, das haben die Leute gerade auch im Chat geschrieben. Dürfen wir denn auch deine Meinung darüber erfahren? Du hast es, denke ich mal, das Ganze ja auch verfolgt. Wenn du ja sagst, du machst bei dem Newsdienst von Anon Austria mit, wird man, ich sag mal so, wenn man natürlich tagtäglich Twitter nutzt, dann kriegt man ja auch willkürlich, kriegt man ja auch alles darüber mit. Ja, dann erzähl mal was. Ja, also bei mir, ich war mehr oder weniger live dabei, also wie wahrscheinlich auch viele andere. Es ist ja dann auf Twitter damals der Countdown runtergezählt worden am Tag der Oscarverleihung. Ja, und habe dann eben, als Zoom-Leak online war, gleich mal nachgeschaut, was es zu finden gibt. Ja, war bei mir auch so. Die hatten zwar erst angekündigt, dass es erst in den nächsten 96 Stunden käme, bloß dann hatte ich halt noch einen Tipp bekommen von jemandem, dass das schon eher losgehen würde und dann innerhalb der nächsten 96 Stunden halt noch mehr Zeug kommt. Und dann bin ich auch an dem Abend noch wach geblieben, obwohl ich an dem Tag eigentlich frei hatte. Ich war eigentlich nur zum Podcasten online. Also war die Datensuppe in dem Fall eigentlich sehr gut, weil ich dadurch halt diesen Leak mitbekommen habe. Kurze Frage meinerseits zwischendrin, das jetzt hier nicht viel mit der Sache zu tun hat. Der Laxo schreibt immer, ich wäre leiser als die anderen beiden. Können das die anderen auch bestätigen? Oder? Also für mich nicht, aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, was die Hörer mitbekommen. Ja genau, deswegen frage ich ja mal so hier in den Schattenchat rein. Ich höre euch auch beide irgendwie gleich laut, also ganz gut eigentlich. Okay, dann machen wir das mal. Einen Moment. Ist ja kein Problem. Ich muss nur eben hier die Mixer-Konfiguration öffnen. Ja, nee, erzählt beide mal kurz weiter. Ich werde das hier kurz fixen. Nicht, dass wir hier alle stumm sind. Ja, Hannibal, du warst ja gerade am Erzählen. Ich wollte nur kurz dazwischen. Ja, also habe das eben dann so mitbekommen. Gleich wie der Link veröffentlicht worden ist, habe ich da mal durchgeschaut, was Interessantes dabei ist. Wobei ich jetzt eigentlich nicht nach einer bestimmten Sache mehr oder weniger gesucht habe, sondern einfach mir nur anschauen wollte, wie die Kommunikation innerhalb der Firma läuft. Bin dann auch ziemlich viele Fun Facts gestoßen. Ja, und das war eben zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht relativ viele Mails veröffentlicht wurden. Also ich habe 2 Tage später, glaube ich, ist dann das, oder am Tag danach ist das nächste Update gekommen, da dann auch wieder nachgeschaut. Und dann gab es ja eh schon die ersten Analysen. Ja, hier sagen alle, ich wäre sehr laut. Ich frage mich gerade, wie das sein kann, weil ich benutze das interne Mikro vom Laptop und ich sitze von dem Laptop mindestens einen halben Meter weg jetzt. Ja, ich habe auch schon den internen Mixer ein bisschen runtergedreht. Das heißt, eure beiden Stimmen, die müssten jetzt ein kleines bisschen leise sein. Ich kann es nicht zu leise machen, weil dann bin ich wieder zu laut. Das ist ja halt immer so ein Pegelspiel, also hin und her pegeln. Was aber jetzt nichts mit Trinken zu tun hat, bevor es jemand hier wieder sagt, ne? Nee, ja. Zu den Fun Facts. Was hast du denn da so für Fun Facts rausgesucht bzw. gelesen? Ja, es gab eine Stelle, wo der Stratfor-CEO höchstpersönlich an die Mitarbeiter eine E-Mail rausschickte. Da ging es um einen Kongress. Und er hat dann gemeint, there are a lot of concerns on the Asian politics, but more on Barack Obama. Das heißt, er sagt halt mehr oder weniger, ja, es gibt viel Ungewissheit über die Politik in Asien oder China, aber mehr Ungewissheit eben auf Obamas Verbleib praktisch. Lustiger ist wahrscheinlich ein Zitat aus einer E-Mail, wo das FBI als Downtown Gang bezeichnet wird. Ja, und dann auch die Ausdrucksweise sowieso hart bei denen. Ja. Also das habe ich in den WikiLeaks-Mails auch festgestellt. Da wird also Assange wird da, ich weiß jetzt nicht, sind wir PG-13 hier auf dem Stream? Was sind wir? Es gibt doch in den USA immer diese PG-13-Einstufung, wo du keine Kraftausdrücke verwenden darfst und nicht über Sex reden und keine Ahnung was. Also wie gesagt, wir können hier reden, wie wir wollen. Natürlich. Ja gut. wir hatten ja schon mal eine Datensuppe, wo das Niveau dann nicht ganz so hoch war. Das ja, doch, stimmt. Ich erinnere mich. Ja. Ja, gut. Nee, dann kann ich das mal berichten. Das ist nämlich ziemlich krass. Also ich meine, wenn wir dann glauben, dass diese Aktivisten teilweise mit ihren Kraftausdrücken oder so heftig drauf wären, weil ja teilweise bei anderen auch sehr junge Leute sind oder so, das ist bei Stratfor, wenn die glauben, dass die unter sich sind, das ist richtig hart. Die haben dann Assange haben die als Dickhead bezeichnet oder als Duschbag oder solche Sachen. Leo übersetzt das immer mit Arschloch, aber es sind natürlich verschiedene Abstufungen des Ganzen. Und das ist echt. Oder dann heißt es irgendwie, Anonymous hätte dann gesagt, sie wollten halt jemanden ficken. Oder in diesem Anonymous einmal eins wurde dann von Highly Coordinated Motherfuckery geschrieben. Auf Wired, die hatten so ein Anonymous einmal eins und da hieß es Highly Coordinated Motherfuckery, was halt das ist, was die scheinbar dann geplant haben, also sehr koordinierte, ihr könnt es euch denken. Und dann schrieb dieser Fred Burton, was halt einer der führenden Analysten ist, der schrieb dann tatsächlich diesen Ausdruck, fände er super, bloß den würde er nicht gerne auf solche Kinder anwenden, die sowieso nicht in der Lage wären, irgendwas zu ficken. Und er würde sich eine bessere Verwendung für diesen Ausdruck in Zukunft ausdenken. Und solche Sachen. Wenn die glauben, dass die unter sich sind. Oder dann gibt's irgendwie so eine Stelle in den Mails. Ich bringe das nicht in meinen Artikeln, weil es nicht wirklich relevant ist, aber es fällt auf. Dann gibt's wirklich so eine Stelle in den Mails, wo die dann auf einmal auf eine bestimmte Universität in Australien zu sprechen kommen. So nach dem Motto, die spinnen da drüben alle, genau wie Assange auch. Und dann geht es um die University of Sydney, glaube ich. Und dann hieß es, da wären eh bloß linke Wichser und keine Ahnung was. Bashen die da über ein paar E-Mails und bashen die dann bloß diese Universität. Und solche Sachen, das ist total krank. Und dann sagt der eine, ey, bitteschön, ich war auch auf dieser Uni. Das stimmt zwar, dass da viele linke Spinner waren und viele reiche Kinder und so, aber das hat mich in den intellektuellen Adonis verwandelt, der ich heute bin und so. Ja, ich kenne das ja von meiner alten Arbeit bei der Telekom, da hatten wir auch einen internen Mailverteiler, wo da lief eh alles über Mail, selbst wenn du ins Büro geholt worden bist, hast du eine Mail bekommen. Wenn da irgendwann mal bei der Telekom was geleakt werden sollte, wird sich der ein oder andere Kunde freuen, wie über ihn gesprochen wird. Also mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Ja, Dude, natürlich, ich sage jetzt auch nicht, dass es schlimm ist. Ich sage nur, dass halt dieses Informelle, das ist halt sehr auffällig. Es ist halt einfach ein auffälliger Kontrast. Ich sag mal, es geht hier ja immerhin um Sachen, die womöglich eine weltpolitische Bedeutung haben können. Für einige Leute geht es um Leben und Tod und es geht auch um sehr schwierige ethische und politische Fragen. Und wenn du im Kontrast dazu dann diese Rumalberei und diese Kraftausdrücke hast, das ist einfach, es ist halt auffällig, sage ich mal. Genauso wie wenn ich dann irgendwie vom Sport nach Hause komme, sitze nachts um 3 in Trainingshosen am Rechner mit irgendwelchen Süßigkeiten und soll das Zeug dann analysieren. Das ist halt, wie gesagt, der Kontrast ist halt heftig. Ja, der Kontrast ist wirklich heftig. Da kann man ja auch mal so ein nettes Beispiel nehmen. War das die Polizei von Texas? Ich glaube von Texas. Da wurde ja auch auf einen Mail-Server der Polizei eingebrochen. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube, lass mich nicht lügen, 3 Monate, 4 Monate. Und da wurden ja auch Mails geleakt von Anonymous. Und in einer Mail haben die zum Beispiel darüber geredet, dass eine Frau irgendwie ein Problem mit dem Auto hatte und irgendwas im Laden oder so geklaut hat und der eine Polizist hat zu dem anderen geschrieben, ja, ich wette, sie war schwarz und solche Sachen halt. Ist schon ja, das bei der Polizei, die haben aber auch manchmal komische Ansichten. Ich habe mal einen Dump von so einem gehackten Polizeiforum gesehen, wo die dann quasi in den Private Messages hin und her geschrieben haben, wie gern sie mal wieder Demonstranten verkloppen würden oder so. Ja, das ist schon heftig. Ja, und man kann ja so eine Parallele ziehen. Die denken, die wären alle halt untereinander und es könnte ja nie jemand einbrechen und die Mails mal entwenden. Und dann wird natürlich ein gewisser Kontrast an den Tag gelegt, wo dann halt auch zu wichtigen Themen bestimmte Kraftausdrücke und was weiß ich alles benutzt wird, ne? Benutzt werden. Ja, aber ich möchte vielleicht mal schnell den Kommentar von WWF-WTF aufgreifen, der da im Chat geschrieben hat. Dürfte der Why We Fight sein? Genau, das ist der ja. Why We Fight. Der Why We Sleep, das ist jetzt der neue Name. Why ja. We Sleep, merkt euch das. Aber okay. Weil er eben sagt, das ist überall so. Ich glaube, das stimmt auch. Ja, natürlich. Ich glaube, es ist generell so, wenn du als Außenstehender Zugriff auf firmeninterne E-Mails hast, dann wirst du solche Sachen immer lesen. Oder ich du glaube, wirst auch intern solche Sachen immer lesen, aber da ist es ja praktisch nichts Besonderes. Als Außenstehender sind dann die E-Mails, die du bekommst, immer etwas dramatischer, sage ich mal, als wenn du dir jetzt intern, wenn du selber in dem Mailverkehr quasi einen Knotenpunkt darstellst. Ich glaube, darum ging es jetzt gar nicht mal primär. Ich glaube, es ist wirklich gemeint, er schrieb ja auch, oder glaubst du jemand, der Krebs hat, schmollt den ganzen Tag? Ich glaube, er meint einfach, dass dieses Triviale oder dieses Lustige letztendlich auch in den krassesten Situationen, die eigentlich so ein bisschen überlebensgroß sind, halt immer kommt. Und ich denke mal, das stimmt auch genauso. Bloß, ich denke trotzdem, dass dieser Kontrast einem in dem Moment dann schon auffallen kann. Ja, er bestätigt das gerade. Ich bräuchte auch jetzt einmal Hilfe vom Chat. Und zwar hatte ich gerade schon mit dem Hannibal und der Annika in der Pre-Show darüber geredet, weil ich hatte mir nur so ein paar E-Mails durchgelesen von diesem GI-Files-Leak. Da ging es um Deutschland. Da wurde irgendeine Analyse über Deutschland gemacht von Stratfor aus oder von irgendwelchen Leuten. Und da wurde auch halt gesagt, ja, Migration, Immigration in Deutschland ist halt beschissen, weil alles sind halt viele Nazis und Rassismus hier und Rassismus da. Wenn jemand den Link zu dieser E-Mail hat, das wäre super, weil ich habe mir den nicht gespeichert. Mir wurde der Link nur zugetragen via Twitter und ich habe mir den dann durchgelesen. Das wäre nämlich mal ganz interessant. Und die Annika würde gerne auch den Link haben, damit sie eventuell auch da was verarbeiten könnte. Ja, das Thema ist mir nämlich bislang noch nicht aufgefallen. Ich hatte mich bisher mehr auf Stratfor und halt diverse aktivistische Gruppen und Themen sowie auf diese Meta-Diskussion, wie, wann, wo wurde das geleakt, beschränkt. Und von daher würde ich da gerne noch was für Gulli zu machen. Ich habe noch ein Thema in der Arbeit, wo es um Cyberwar geht. Das wird auch in den nächsten Tagen dann irgendwann kommen. Aber das wäre eine schöne Ergänzung. Von daher wäre es cool. Genau, also wenn jemand Lust hat, den Link jetzt rauszusuchen, weil ich würde mich selber jetzt damit zu viel ablenken, wenn ich jetzt irgendwelche Historien nachlese, wo der Link sein könnte, das wäre super nett. Ja, kommen wir mal zu den E-Mails zurück, Annika. Was hast du denn da so Lustiges gelesen oder halt auch nicht Lustiges, was die E-Mails betrifft? Da waren ja auch ein paar Knaller bei, was zum Beispiel Occupy und so weiter angeht. Occupy, muss ich jetzt sagen, da war eigentlich überhaupt kein Knaller dabei. Okay. Die Occupy-Analysen von Stratfor haben mich eigentlich nur dadurch beeindruckt, wie total oberflächlich und schlecht sie waren. Also einerseits, was ein bisschen auffiel, war halt, dass Stratfor erstmal versucht hat, diese Occupy-Bewegung mit Terrorismus in Verbindung zu bringen. Okay. Aber andererseits, die Analyse von Occupy war sehr, sehr schlecht. Ich habe das Gefühl, Stratfor hat diese Bewegung wirklich verschlafen und ist dann auch sehr an der Oberfläche geblieben. Und die haben überhaupt nicht kapiert, warum, wo, wer. Die haben die gesellschaftliche Dynamik überhaupt nicht verstanden. Und das sind, die haben, wenn sie was gebracht haben, sich eigentlich nur auf öffentliche Medienberichte berufen. Und da hätte ich ihnen wirklich eine Analyse der Occupy-Bewegung liefern können. Einfach dadurch, dass ich ab und zu bei Gulli drüber berichtet habe. Und ich bin bei Weitem keine Expertin für dieses Thema. Da hätte ich denen eine viel bessere Analyse liefern können, als die sich da hin und her geschickt haben. Ja, genau. Und das meine ich ja auch nämlich bei. Und sie haben auch so, dann haben sie noch einen Bericht vom Department of Homeland Security rumgeschickt. Der war gar nicht so übel, bezog sich aber auch nur auf öffentliche Quellen und war im Wesentlichen so eine Zusammenfassung öffentlicher Quellen mit dem Schwerpunkt halt auf Gefährdung von Infrastrukturen durch diese Protestbewegung. Also das Einzige, was da signifikant war, war halt, okay, die Leute sehen jetzt Demonstrationen nicht primär als Mittel der politischen Gestaltung, sondern die sehen es halt als Bedrohung für kritische Infrastrukturen. Ist ganz interessant, hätte man sich aber vermutlich auch selbst ausrechnen können. Und ansonsten ist das zwar eine schöne Zusammenfassung, aber da steht jetzt nichts drin, was jemand, der die News halt halbwegs aufmerksam verfolgt hat, nicht schon hätte wissen können. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das mit der Mail über Skype oder über Twitter geschickt worden ist. Nee, ich finde es nicht mehr. Das wäre super, wenn das jemand findet, weil da ging es nämlich um eine Analyse von Stratfor aus mit irgendwelchen Geschäftspartnern oder so, um Deutschland und Migration und Immigration. Und da wurde halt ein bisschen rumgelästert mit Nazis hier und Rassismus und ja, man kennt das ja, ne? Ist ja nichts Neues, auch wenn jetzt wenn der Zweite Weltkrieg und so weiter, wenn das ja auch schon jetzt etliche Jahre her ist, dass halt immer noch manche so das Denken haben, German gleich Crowds oder German gleich Nazis, ne? Und die Mail war auf jeden Fall lustig zu lesen, aber ich finde es einfach nicht mehr. Naja, da gibt es viele Vorurteile. Ich meine, ich will gar nicht bestreiten, dass es in Deutschland Leute gibt, die faschistische Ideen haben, aber ich glaube nicht, dass wir davon wesentlich mehr haben als viele andere Länder. Ne, das ist richtig. Ja. Hannibal, was hast du denn noch so für Sachen gefunden? Du sagtest ja, du hattest da mehrere Fun Facts gelesen. Ich glaube, ein, zwei hattest du ja gerade genannt. Gab es da eigentlich auch was über Österreich? Wurde da irgendwas analysemäßig über Österreich geschrieben oder gab es da bis jetzt keine Mails, die geleakt worden sind? Also bis jetzt habe ich keine entdeckt. Das war natürlich auch mein erster Gedanke, wie ich mir das alles angeschaut habe. Gerüchten zufolge kommt aber noch was. Angeblich über die OMV, also der größte österreichische Erdöl- und Erdgaskonzern. Mhm. Also mal schauen, weil du Fun Facts gemeint hast. Das, was mir noch spontan einfällt, ist eine E-Mail von einem, also er schimpft sich selber, glaube ich, irgendwie Central Operations Manager oder so. Der hat eine E-Mail an Studenten rausgeschickt und hat gesagt, ihr habt ja alle bei uns ein Praktikum gemacht. Der große Chef sagt, die Firma hat noch Jobs, also bewerbt euch dort. Und hat halt gemeint, ja, er ist selber nicht so der schlaueste Kerl, aber wenn man was arbeitet, bekommt man den Job auch. Mhm. Und dann so die Bottomline war mehr oder weniger, ich habe euch das mal gesagt, aber nur, dass ihr wisst, diese E-Mail habt ihr nicht von mir. Das ist sowieso scary, wie diese Firmen rekrutieren. Ich habe dann irgendwie, wo ich auf den letzten Metern des Studiums war, wirklich mich teilweise mit Absicht dann in der Öffentlichkeit kritischer geäußert als vorher. Einfach weil ich dachte, dann kommen die nicht auf die Idee, mich anwerben zu wollen. Und ich komme nicht auf die Idee, da dann ablehnen zu müssen. Weil diese Sachen, die ich gemacht habe, also Informatik und dann mit Schwerpunkt gerade IT-Sicherheit, da weiß man ja nie so genau. Der Chat im Chat, der hat mir ja gerade übrigens einen Link geschickt. Der Artikel ist von Oktober 2010. Ein paar Sachen daraus, die man in den Artikel sieht. Ich werde den Link hier nochmal posten. Die stehen auch in der E-Mail drin. Allerdings in diesem Artikel steht halt nichts von dieser E-Mail drin, die ja erst vor kurzem aufgetaucht ist. In der E-Mail wurde nämlich viel härter geredet, aber so ähnlich war das. Und ja gut, die Originalquelle wäre natürlich ja sinnvoller. Genau, wenn nicht, dann muss ich nochmal die Person fragen, die mir das geschickt hat, die wird das bestimmt noch irgendwo haben. Kann ja auch sein, dass die Person zuhört, ne? Dann kann man mir das mal eben so über Skype oder so schicken, aber mal gucken. Gut, was gibt's denn noch zu den E-Mails zu sagen? Wie gesagt, ich habe mir nur diese eine E-Mail durchgelesen und an dem ersten Abend, wo ja auch dieser, der lustige WikiLeaks-Countdown war, der irgendwie bei 1 hängen geblieben ist und dann kam erstmal eine Stunde lang nichts von dem WikiLeaks-Account, dann haben andere halt diese Pressemitteilung gepostet, das war auch sehr lustig. Nee, das war ein bisschen anders. Also ich habe es zumindest so mitbekommen, dass die das Ganze live geschaltet haben und dann war es sofort down. Das hab ich habe nämlich versucht, sofort, wo dieser Release kam, habe ich geklickt. Aber die Seite war sofort dann tot, heise DDoS, Twitter-DDoS halt in dem Fall. Und dann haben sie halt auf Pastebin diese Pressemitteilung veröffentlicht, alternativ. Einfach weil die WikiLeaks-Server diesem Ansturm nicht standgehalten haben. Ja, und dann habe ich ja auch so ein bisschen direkt dazu getwittert. So. Und habe mir dann noch mit meinem Lieblingsboardy da eine Diskussion drüber geliefert und so. Ich darf ja da nicht sagen, dass ich einen Lieblingsboardy habe bei uns, aber es ist so. Der hat mir nicht geglaubt, dass es tatsächlich von die Mails von Anon sind. Aber ich lag ja dann richtig, wie sich vorstellt. Ja, die Pressemitteilung übrigens, die wurde schon Stunden vorher geschrieben, bevor der WikiLeaks-Account über Twitter überhaupt den Countdown eingeläutet hat. Ja, natürlich. Ja, aber das ist doch normal. Ja, ich habe das zum Beispiel schon, glaube ich, 2 Stunden vorher gelesen. Das ging, der Link ging nämlich im Crito IRC rum, wo ich ab und zu auch mal drin bin. Hättest du mir ja mal geben können. Ja, durfte ich ja nicht. Da wurde halt gesagt, jeder, der den Link vorher veröffentlicht, der kriegt halt Ärger. Und da sind halt ein paar Leute drin, wo ich schon Respekt vor habe. Und deswegen habe ich mir das mal durchgelesen. Aber ja, nee, klar. Ist schon in Ordnung. Ja. Nee, es war auf jeden Fall heftig. Ich glaube, am ersten Abend, wo auch dieser Countdown war, wo wie du schon richtig sagtest, die Seite innerhalb von ein paar Minuten nicht mehr erreichbar war, da sind ja ziemlich viel E-Mails am Anfang veröffentlicht worden. Was war denn noch so Wichtiges dabei, was erwähnenswert ist? Weil wie gesagt, ich habe nur diese eine E-Mail leider gelesen. Ja, also es gibt da eine Mail zu Anonymous und zu Lightsec, die ist aber von der Qualität her ungefähr so wie die zur Occupy-Bewegung. Die denken scheinbar sehr negativ über Anon, glauben, das wären alles irgendwelche Keller-Nerds ohne Leben, die dann halt bei ihren Eltern zu Hause rumsitzen und irgendwie dann mal lustig finden, irgendwas zu hacken. Was vermutlich bei einigen zutrifft, aber halt nicht bei allen. Und diese politische Motivation, die wird da sehr gering eingeschätzt eigentlich. Und ansonsten geht es halt darum, ob Anonymous was Bestimmtes irgendwie mit der kritischen Infrastruktur anstellen könnte oder nicht anstellen könnte. Das ist ein bisschen auch relativ sinnlos. Also da haben sie auch nicht so wirklich die tollen Quellen. Und wie gesagt, da kam dann halt auch diese Sache mit dem Anonymous einmal eins von Wired, was dann so auseinandergenommen wurde. Hat denn Stratfor auch irgendwas in den E-Mails über Anonymous bezüglich terroristischer Vereinigungen oder halt Bedrohung erwähnt, so wie es damals die NATO gemacht hat? Oder war das wirklich nur, dass sie halt gesagt haben, ja, das sind ja so Kellerkinder, die noch bei Mutter und Papa wohnen und nichts anderes? Eher in die Richtung. Tatsächlich eher in die Richtung. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Genauso wie der, genauso wie einer von diesen Verteidigungsleuten da aus dem Pentagon, der gesagt hat, Anonymous ist ja gefährlich, die könnten ja irgendwann mal ein Atomkraftwerk angreifen. Das ist halt immer diese lustige Panikmache, ne? Ja, klar. Ich meine, jetzt über diese Cyberwar-Panikmache können wir gleich gerne auch noch reden, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Ja, natürlich. Das mit den dezentralen Netzen, was ich bei Gulli verwurstet habe, das ist nämlich auch ziemlich interessant. Aber so in Bezug auf Anonymous, diese Mails gaben nicht so viel her. Lass ich so ganz nett, so nach dem Motto, mal gucken, was sie drüber denken. Aber das war jetzt nicht so schrecklich irgendwie signifikant. So, ich versuche jetzt mal die E-Mail. Was halt sehr interessant war, waren tatsächlich die Mails zu WikiLeaks. Kannst du darüber noch, hattest du jetzt schon alles von erzählt oder gibt es da noch mehr lustige? Nee, über die WikiLeaks-Mails hatte ich ja noch gar nicht geredet, okay. Außer über die Ausdrucksweise, ja, ich hatte was nur, halt mehr so am Rande war. Vor 2 Tagen hatte ich gelesen, irgendeiner hat einen Auszug aus der E-Mail geschrieben, wo geschrieben worden ist, ja, Julian Assange, der wird halt bald nur noch Katzenfutter essen oder irgendwie sowas. Ja, da stand, der soll Katzenfutter essen und er würde im Gefängnis eine schöne Braut machen. Also so quasi halt, was wir als Busbauen kennen. Busbauen. Freddy, komm, Busbauen. Oh ja, ja. Das Video sollte ich vielleicht gleich auch mal in die Shownotes mit reinpacken. Ja gut, nee, erzähl weiter. Nein. Nein, es ist wirklich richtig krass. Und ich meine, ich bin einiges gewöhnt, aber das ist teilweise schon krass, wie sie über Assange schreiben. Dann geht es ums Ummieten oder man sollte dessen Kopf in Guantanamo in eine Kloschüssel stopfen. Oder dann sagt einer, wenn ich glauben würde, dass ich den umlegen könnte, ohne dafür bestraft zu werden, dann würde ich es vermutlich machen. Und lauter so Sachen schreiben die. Oder nach dem Motto, der war doch in den USA, warum zur Hölle haben wir uns nicht irgendeine Anklage ausgedacht und den mal schnell eingesperrt? Das ist schon, also mit Rechtsstaatlichkeit hat das nichts zu tun. Was natürlich auch nicht die Aufgabe Straight Force ist. Bloß die tun halt so tierisch patriotisch und so. Aber man sieht halt, dass patriotisch und irgendwie dann halt andere rechtsstaatliche Werte nicht dasselbe sind. Denen geht halt, glaube ich, ihr Land echt über alles. Nach diesem Leak wurde ja der Assange wieder mal festgenommen oder halt festgenommen. In England, ja. In England. Das hat ja, glaube ich, gar nicht so lange gedauert, weil irgendwie wurde das geleakt und ein paar Stunden später, oder war das am nächsten Tag, ich bin mir gar nicht mehr sicher, da hat ja schon der WikiLeaks-Account geschrieben, ja, wir brauchen Unterstützung, weil der Julian festgenommen worden ist. Da weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst. Ich muss mal eben hier kurz auf die Frage vom Dude eingehen, der meint, dass ich immer noch an den Rechtsstaat glaube. Das habe ich niemals behauptet. Es ist lediglich so, dass diese Leute damit permanent argumentieren und dann messe ich sie an ihren eigenen Maßstäben. Was ich glaube oder nicht, das ist eine Diskussion, die können wir irgendwie mal, keine Ahnung, abends bei einem Bier führen, wenn ich glaube, dass weniger Geheimagenten mithören als normalerweise oder so, aber das tut hier erstmal nichts zur Sache. Gut, kommen wir noch zur Frage von der Chat. Der fragte, was genau Straight Four ist. Da hätten wir vielleicht direkt mit anfangen sollen, aber ich schiebe das dann hier mal nach. Straight Four steht für Strategic Forecast, also strategische Voraussagen. Und das ist eine Private Intelligence Firma. Was bedeutet das? Das ist also so eine Art, ich sag mal, Privatgeheimdienst. Die spezialisieren sich halt auf Sachen wie Gegenspionage, wie Informationsbeschaffung, wie irgendwelche taktischen oder politischen Analysen, die sie dann halt an ihre Kunden, Regierungsbehörden, namhafte Unternehmen und so verkaufen. Und da arbeiten halt auch viele ehemalige Regierungsangehörige mit, nach allem, was man so hört. Möb, wir könnten auch eine Cola zusammen trinken, das ist mir jetzt egal. Wobei, glaube ich, die Chance auf irgendwelche subversiven politischen Äußerungen dann ansonsten höher wäre. Aber gut, wir schweifen ab. Der Chat sagt danke. Das scheint so gut beantwortet zu haben. Super. Ja. Ja, ich habe Übung. Ja. Ich mache ja die letzten Tage irgendwie dann wenig anderes. Ja, man kann auch dabei erwähnen, wie gesagt, die E-Mails wurden entwendet zu Weihnachten 2011, also im Dezember, wo dann halt dieser... Ja, wobei es ja hieß, der Server wäre schon vorher gehackt worden. Das haben einige mir nämlich auch als Argument angeführt, als ich gesagt habe, was denn, jetzt lässt WikiLeaks jetzt Anon die Drecksarbeit machen. Da meinten einige, das wäre ein anderer Hack gewesen, weil Anon zu diesem Zeitpunkt gesagt hat, der Server wäre schon viel eher gehackt worden. Ich vermute jetzt einfach mal, dass schon vorher eine Backdoor platziert worden ist und die Mails dann halt bloß zu Weihnachten abgegriffen worden sind. Okay, das kann natürlich auch sein. Ja, man weiß es, wie gesagt, nicht, was da genau passiert ist, wenn man vielleicht nicht selbst dabei war. Nein, das ist jetzt einfach meine Vermutung, anhand dessen, was halt öffentlich bekannt ist. Ja, das wollte ich gerade sagen. Man kann halt in gewissen Sachen immer nur vermuten. Nee, das wusste ich jetzt aber nicht, dass der Server wahrscheinlich schon viel vorher gehackt worden ist und eventuell eine Backdoor platziert wurde. Ich dachte wirklich, die ganzen Mails, die wurden halt an dieser Nacht, wo halt gehackt worden ist, also dieser Lulz Xmas-Hack, dass die ganzen Sachen da entwendet worden sind und jetzt erst veröffentlicht worden sind, weil das, wie gesagt, weil das halt so eine große Masse an E-Mails war. Also jetzt erstes ist interessant. Also ich meine, das ist eigentlich für WikiLeaks-Verhältnisse schon schnell. Wenn man jetzt überlegt, dass sie vielleicht eine Warteschlange mit geleakten Dokumenten gehabt haben, die sie vermutlich nicht haben im Moment, dann müsste das ziemlich nach vorne durchgerutscht sein. Bloß ich vermute mal, die haben im Moment nicht so viel relevantes Material, was sie sonst veröffentlichen könnten. Bloß eigentlich haben sie ja auch gesagt, sie wollen erstmal nichts veröffentlichen, weil sie sich auf Spendensammeln konzentrieren. Und da denke ich mal, da wird jemand an sie herangetreten sein und sie überredet haben, das zu bringen. Oder aber Assange will jetzt einfach doch dringend damit halt nochmal in die Öffentlichkeit und die Relevanz davon haben. Stratfor hat ja übrigens 1 bis 2 Tage nach dem großen, also nach dem Leak von WikiLeaks hatten die ja dementiert, dass, die haben ja sogar dementiert, dass irgendwelche E-Mails gefälscht worden sind angeblich und dass die dazu nichts sagen, ob die echt sind oder nicht. Ich würde einfach mal sagen, das ist so ein kleiner Bitch-Move von denen, um sich halt, um den Kopf halt aus gewissen Schlingen zu ziehen. Ich weiß ja nicht, wie du darüber denkst. Ja, natürlich. Also einerseits ist es natürlich unseriös, dann sich dazu zu verpflichten, das ganze Zeug zu kommentieren oder Stellung zu nehmen. Aber andererseits, klar, natürlich, die wollen damit das Ganze entwerten, also den Leak, sodass die Leute sich halt auf die Echtheit nicht verlassen können. Übrigens, der Dude sagt gerade, dass es schon halt Wochen vorher vor diesem Lulz Xmas, dass es da schon Ankündigungen gab und sowas, der dafür sprechen würde, dass es tatsächlich mit der Backdoor dann so gelaufen ist. Mhm. Der Chat fragt, ob sich Stratfor nicht als Sicherheitsfirma bezeichnet hat und so getan hat, als wäre es gar kein sinnvolles Ziel für Anonymous. Das ist ja klar, das machen diese Unternehmen alle. Wir bieten nur Sicherheitslösungen an und wir wollen bloß, dass unsere Kunden irgendwie ihre sensiblen Daten schützen können oder wir sind irgendwie ganz toll und ganz harmlos. Keine von diesen Firmen sagt, wir sind bei der Überwachungsindustrie und sorgen dafür, dass ihr Demonstranten ausspionieren könnt. Das macht niemand. Diese Firmen tun alle nach außen hin total seriös und total harmlos. Ich glaube, die würden sich auch selber ins Bein schießen, wenn sie sowas öffentlich zugeben würden. Ja gut, aber blöd ist dann nur, so wie das war, George Friedman, der Chef von Stratfor, hat ja direkt nachdem der Hack quasi bekannt geworden ist, ein YouTube-Video veröffentlicht, wo er sagt, die E-Mails, da ist ja auch gar nichts, da ist gar nichts Wichtiges drinnen. Das tun die alle. Das hat das State Department auch gemacht. Ja, blöd ist dann halt nur, wenn die E-Mails geleakt werden, so wie das jetzt der Fall war. Ja, ja, klar. Übrigens, der DED hat da noch gerade was Wichtiges angesprochen. Er meinte, Stratfor hätte zunächst nicht kommentieren wollen, weil sie nicht gewusst hätten, wie viele Mails tatsächlich geleakt wurden. Und das wäre jetzt Salamitaktik, so nach dem Motto, ja, nichts zugeben, was sich vielleicht noch abstreiten lässt oder so. Das klingt natürlich sehr, sehr plausibel, zumal wohl auch eine Mail geleakt ist. Ich habe die selber nicht gelesen, mir wurde aber von mehreren verlässlichen Leuten davon berichtet, dass in der Mail dann auch so eine Strategie steht, wie man halt mit unliebsamen Veröffentlichungen umgeht. Und da steht dann halt auch, man soll irgendwie nur das zugeben, was sich gar nicht vermeiden lässt und soll was abstreiten und soll dann halt diejenigen, die dafür verantwortlich sind, im Gegenzug Anschuldigungen gegen diese Leute halt dann auch Anschuldigungen erheben und so. Das ist also komplett Lehrbuch im Grunde. Okay. Redet ruhig weiter, ich bin hier immer noch diese dämliche E-Mail am Suchen, die war nämlich recht lustig, aber. Also zu WikiLeaks haben sie jetzt halt auch nicht nur diese bösen Bemerkungen über Assange gehabt, die natürlich irgendwie auch schon eine gewisse Relevanz haben, einfach wenn man sich anguckt, wie diese Leute denken, dass sie scheinbar vor gar nichts zurückschrecken würden, wenn sie es halt mit Leuten wie Assange zu tun haben. Aber sie haben auch teilweise sehr, sehr gute Analysen zur Situation von WikiLeaks. Also die qualitativ sehr weit über dem sind, was sie halt entsprechend jetzt über beispielsweise Occupy haben. Und was natürlich das Relevanteste war, war halt diese Aussage, dass es mittlerweile einen geheimen Haftbefehl gegen Assange gibt, schon seit ungefähr einem Jahr, in den USA. Und dass womöglich sich die USA jetzt auch um eine Auslieferung bemühen werden. Assange hat ja immer befürchtet, dass er ausgeliefert werden könnte an die USA. Das haben viele Leute dann halt als Paranoia eher eingestuft. Es ist ja auch bekannt, dass er manchmal wirklich paranoid ist. Bloß in dem Fall scheint halt mehr dran zu sein, als viele Leute dachten. Mhm. Und Assange hat in einem Interview mit L'Espresso, das ist halt ein italienischer Medienpartner von WikiLeaks, hat er auch gesagt, dass er diese Information halt vorher schon von drei anderen Quellen bekommen hätte, was in den Stratfor-Mails steht, halt über diesen Haftbefehl beziehungsweise diese Anklageschrift. Und das kann man jetzt natürlich nicht nachprüfen, aber es ist natürlich eine ganz interessante Aussage, wenn man einfach mal davon ausgeht, dass es stimmt. Was genau könnte ihm denn blühen, wenn er nach Amerika ausgeliefert wird? Auch lebenslänglich, oder? Also er ist jetzt wegen eines Verstoßes gegen den Espionage Act auch angeklagt und damit ist es ja nicht zu spaßen, das wissen wir ja spätestens seit Manning. Ja. Das ist ein ganz, ganz problematisches Gesetzeswerk, vielleicht sollte ich dazu mal kurz ausführen. Ist das in Ordnung? Nein, natürlich. Gut, der Espionage Act ist halt ein Gesetzeswerk von 1917. Da wurden 1918 nochmal Erweiterungen zu veröffentlicht. Also wie man halt hört, ist es aus dem Ersten Weltkrieg. Und das ist halt ein Gesetzespaket, was die Schwächung der USA beziehungsweise der US-Streitkräfte unter Strafe stellt. Natürlich gibt es dazu was schriftlich. Über den Espionage Act ist der Wikipedia-Artikel auch zum Beispiel ganz gut. Musst du nur eingeben, Espionage Act von 1917. Und dann findest du das auch. Und das stellt halt die Schwächung der US-Streitkräfte unter Strafe. Alles, was im weitesten Sinne als Spionage einzustufen ist. Spionage, Verschwörung, lauter so Sachen, irgendwelches Entwenden von Informationen, Schwächung des Rufs der Streitkräfte und alles Mögliche. Übrigens, Hannibal, irgendwie habe ich bei dir immer ein Echo. Das ist relativ krass. Ich hoffe, dass unsere Hörer das nicht ganz so mitkriegen wie ich hier. Jedenfalls ist dieser Espionage-Act, da wurde von Anfang an mal gesagt, dass er womöglich verfassungswidrig ist. Dass er insbesondere dem ersten Verfassungszusatz widerspricht, der in den USA die Meinungsfreiheit garantiert. Der Supreme Court hat dann entschieden, dass es nicht verfassungswidrig wäre. Aber dieser Akt ist nach wie vor sehr umstritten und hat viele Kritiker. Und das ist ein sehr, sehr problematisches Gesetzeswerk. Die Höchststrafen sind erheblich. Manning hätte ja auch mit der Todesstrafe bedroht werden können. Jetzt hat die Anklage, wie wir letzte Woche besprochen haben, ja nur auf eine lebenslange Haftstrafe plädiert. Ich sag mal nur in sehr großen Anführungsstrichen. Und was vermutlich taktische Gründe hat. Aber die Höchststrafen da sind erheblich. Und ich habe jetzt noch nicht genau nachrecherchiert, wie es denn mit dem aussieht, was Assange dann zur Last gelegt wird. Aber wenn es unter dem Espionage-Act ist, dann kann es schon nichts Gutes sein, sage ich mal. Also das ist ziemlich ernst zu nehmen dann auf jeden Fall. Und kleine Bemerkung am Rande, Barack Obama wollte ja die transparenteste Regierung aller Zeiten in den USA haben. Trug Brille, genau das ist der Artikel, den ich meinte, danke. Und dann hat er mehr Leute, die in irgendwelche Whistleblowing-Geschichten verwickelt waren, unter dem Espionage-Act angeklagt, als jemals zuvor sämtliche Regierungen seit 1917 zusammengenommen. Also nicht alleine, sondern zusammengenommen. In diesen ganzen, lasst mich nicht lügen, ungefähr 90 Jahren, hat es halt weniger solche Anklagen gegeben, als jetzt in den 3,5 Jahren unter Obama. Plus, es galt bisher halt die Konvention in den USA, dass Journalisten nicht unter dem Espionage-Act angeklagt werden. Ja, Dude, kann sein, dass ich das schon mal gesagt habe, aber ich finde das durchaus signifikant. Außerdem hören ja nicht alle Leute bei jeder Sendung zu. Richtig. Jedenfalls hat... Wo war ich jetzt? Na, klasse. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wo ich gerade dran war. Das ist doof. Ich habe übrigens... Also die Gesichtsgemis hat für mich das Dokument gefunden. Genau das, was ich meinte. Da steht okay, Germany. Es ist mir... Steht. Gerade wieder eingefallen, was auch in den Stratfor-Mails besprochen wurde. Ich mache eben fertig, dann kannst du. Auf jeden Fall. Es wurde besprochen, es gibt halt in diesem Gesetzespaket keine Ausnahme für Pressevertreter. Du kannst grundsätzlich, kannst du Journalisten unter dem Espionage-Act anklagen. Das ist bloß in den USA bisher nicht passiert, weil es halt sehr schlecht für die öffentliche Meinung wäre und weil es halt eine sehr starke Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit wäre. Es ist aber rechtlich problemlos möglich. Nur es hat sich bisher noch keiner getraut. Wenn jetzt Assange da angeklagt würde, könnte man argumentieren, dass er der erste Journalist des Systems passiert ist. Deswegen versuchen ja auch viele Leute dann zu argumentieren, WikiLeaks wäre nicht wirklich Journalismus, um dem eben aus dem Weg zu gehen. Ja genau, das stimmt. Der Espionage Act wurde nicht einmal gegen Daniel Ellsberg angewendet, obwohl die Pentagon Papers im Unterschied zu Cablegate Top Secret waren, schreibt der Rafa 31 hier gerade. Da hat er genau recht. Und Gesichtskirmes, nein, das ist eben, was ich gerade sagte, sie dürfen schon. Du kannst Journalisten unter dem Espionage-Act anklagen. Das ist nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Es wurde nur bisher nicht gemacht. Okay. Ja. Fragen dazu oder ansonsten kannst du jetzt mit deinem Thema weitermachen? Sorry, ich wollte das nur eben fertig ausführen, was mir schon mal wieder eingefallen ist. Okay, da ist schon eine Frage. Ist Assange offizieller Journalist? Das ist jetzt die Frage. Also was verstehst du unter offiziell? Wenn du jetzt meinst, dass er irgendwie ein entsprechendes Studium oder sowas in dem Bereich hat, nein. Ich glaube auch nicht, dass er bei einer entsprechenden Journalistenorganisation ist, was ja auch schwierig wäre, da er landesübergreifend arbeitet. Es geht halt um die Frage, ob das, was WikiLeaks tut, journalistische Arbeit ist. Und Assange hat natürlich jetzt auch versucht, als ihm klar wurde, dass das wichtig für ihn sein konnte, hat er versucht, sich halt als Journalist zu etablieren, indem er halt mehr Kommentare und Editorials geschrieben hat und auch mal für andere Publikationen was geschrieben hat und so. Wobei ich sagen muss, dass ich irgendwie... Also so ein toller Schreiber ist er jetzt nicht, also rein handwerklich. Seine Sachen sind meistens ziemlich schwer zu lesen. Aber das würde natürlich nicht dagegen sprechen, dass er Journalist ist. Das war jetzt nur eine ganz objektive Bemerkung meinerseits. Und ja, deswegen versuchen halt einige Leute, die halt WikiLeaks sehr kritisch gegenüberstehen, zu sagen, das sind gar keine richtigen Journalisten. Wie gesagt, sie können damit halt dieser Kontroverse aus dem Weg gehen, Journalisten unter dem Espionage-Act anzuklagen, wenn sie sagen, WikiLeaks sind halt keine Journalisten. Noch weitere Fragen zu der Sache, was Annika bis jetzt alles gesagt hat? Oder haben die Leute in der Schattenredaktion alias Chat keine Fragen mehr? Einfach ein bisschen warten. Ja. Man muss ja mal davon ausgehen. Können wir dann unseren Aluhut gerade rücken? Ja, das sowieso. Lisa Rappen, ja, Jackel, ich bin heute durch deine Hood gefahren. Ja, wundert mich, dass du lebend wieder rausgekommen bist, ne? Kleiner Scherz am Rande, nein. Okay, also ich habe hier einmal das Dokument dank der Gesichtskirmes. Zwar ist das jetzt das Dokument, was in der E-Mail, also ich habe ja die E-Mail davon gelesen, was in der E-Mail als Anhang mit drin war. Und in der E-Mail war es natürlich noch ein bisschen lustiger, weil da noch ein paar Kommentare zu Deutschland und so weiter waren. Das Ganze nennt sich Europe in Klammern Tier 1 Analytical Guidance. Und über Deutschland wird da zum Beispiel im Dokument geschrieben. Ach das, ja, das hatte ich mir extra noch zum Lesen vorgemerkt, weil ich hatte auf Twitter auch einen Artikel weitergeleitet über den Balkankrieg und das fand ich sehr interessant und dann wollte ich die ganze Analyse noch lesen, habe ich aber noch nicht geschafft. Also das habe ich hier, das ist cool. Genau. Dann werde ich das mal einfach in Ruhe dann durchlesen. Deutschland steht auch direkt ganz oben mit Security und das Security findet man Neonazi, Radical Right Wing and Anti-Immigrant Violence are the main internal threats to Germany's security at this point. A return to the scene of radical right groups is possible, so we need to keep a lookout for anything that resembles it. Ja gut, mein Englisch natürlich nicht. Also Englisch lesen ist kein Problem, aber sprechen ist bei mir immer so ein bisschen olala. Protests, riots, union activity, anything that could in any way affect business interests of foreigners in the country, even because it will mean they will miss the metro. Movements by Islamic terrorist groups, ist jetzt Punkt 3, also movement by Islamic terrorist groups arrests new anti-terror laws. Und danach werden halt die political issues beschrieben, zum Beispiel until Oktober 2009, we need enhanced coverage of everything, bla bla bla und so weiter. Mhm. Ist auf jeden Fall interessant. Und in den E-Mails, also wenn jemand die E-Mail dazu findet, da wurde halt noch ein bisschen mehr über Deutschland gelästert, so nach dem Motto, ja, ist ja bekannt, dass das eh alles Nazis sind und solche Sachen halt. Wurde halt so in der E-Mail durch die Blume gesagt. Aber das Dokument ist auf jeden Fall schon mal wertvoll. Danke. Ja, ja, das ist spannend. Da gibt's auch diese Aussage, dass der Krieg im ehemaligen Jugoslawien unter anderem durch die Wirtschaftssanktionen des IMF ausgelöst wurde und so. Das ist hochinteressant im Grunde. Mhm. Gut, hier der Rafa31 hat übrigens noch geschrieben, dass Assange dafür, dass er kein Journalist ist, ziemlich viele Auszeichnungen erhalten hat. Das stimmt natürlich. Der hat in Australien hat er einen Preis bekommen, auf den Namen komme ich jetzt gerade nicht. Aber da stand halt drin, dass er, also zu diesem Preis heißt es halt, er wäre das australische Gegenstück zum Pulitzer-Preis. Also das ist schon nicht zu verachten. Also wenn ich sowas kriegen würde, wäre ich froh. Gut, der Liesel Weppen hat hier jetzt noch gerade gesagt, dass Benisch behauptete, WikiLeaks wäre eine CIA-Marionette. Naja, sicher wissen tut man es nie, aber ich glaube es eigentlich nicht. Was der Benisch sagt, das kannst du eh in eine Tonne kloppen, weil... Das ist mir schon klar. Übrigens, ja. Der Benisch, da muss ich noch gerade eine kleine Anekdote erzählen, der wollte mich tatsächlich über WikiLeaks interviewen. Der wollte mit mir ein Interview machen bei Infokrieg TV. Echt, der hat bei unserem Chefredakteur angeschrieben, kann ich nicht die Annika mal für ein Interview haben. Der Ryan Burns übrigens, der ja heute nicht mit anwesend ist, der wollte ja schon einen Podcast, also einen Toddialog mit dem Benisch machen, aber der Benisch hat, glaube ich, bisher schon zweimal abgesagt. Da habe ich zu Ryan gesagt, ja, frag ihn doch einfach mal, ob du den Toddialog halt bei ihm vor Ort im Bunker aufnehmen kannst. Vielleicht will er ja nicht außerhalb des Bunkers, ne? Weil der hat ja einen Bunker in seinem Garten stehen, weil er ja davon ausgeht, dass 2012 die Welt durch einen Atomkrieg untergeht. Ja, Benisch. Aber wie gesagt, der Mann ist irgendwie nicht mehr so erwähnenswert. Ja, aber ich meine, das fand ich schon cool, so die Vorstellung, ich gebe bei dem ein Interview. Ich meine, ja, ich meine, bis dahin hätte ich dann meinen neuen Aluhut vielleicht fertig gehabt, wäre ganz cool gewesen. Bloß andererseits, wenn er dann sagen kann, wir haben auch Leute von diesen und jenen Publikationen und dem das womöglich noch Glaubwürdigkeit verleiht, wenn ich mir jetzt einfach mal anmaße, dass Gulli das könnte, so wichtig sind wir jetzt auch wieder nicht. Mhm. Aber ich vermute mal, wir sind ein bisschen seriöser als Infokrieg, hoffe ich zumindest. Ja, und jeder ist seriöser als Infokrieg. Aber von daher habe ich es aus dem Grund natürlich nicht gemacht. Aber ich fand es ganz amüsant, muss ich sagen. Aber so ein Bunker wäre vielleicht gar nicht übel. Was meinst du, wie man da die Musik aufdrehen könnte, ohne dass die Nachbarn ausrasten? Ich habe so Nachbarn, die rasten wegen jedem Blödsinn aus. Und da könnte ich mal so richtig laut Metal hören und keinen Sturz. Also insofern wäre ein Bunker gar nicht so schlecht. Und was man da für Partys feiern könnte. Der Benisch macht übrigens auch Werbung für so eine Firma, die Bunker herstellt und sogar im Garten aufstellt, beziehungsweise halt eingräbt. Bunker sind ja meistens unterirdisch. Ja, So viel zum Thema. Ich meine, kostet ja mal eben so 20.000 Euro so ein Bunker. Ich meine, wer es sich leisten kann, der kann sich ja einen kaufen. Ja, natürlich. Ich meine, das ist paranoider Blödsinn. Da sind wir uns ganz einig. Bloß es hat so andererseits ein bisschen Potenzial, finde ich. So, wie gesagt, wenn man es jetzt von einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, so zum Musik hören und zum Feiern, wäre es wieder cool. Ja, das wäre auf jeden Fall, ja, das wäre auf jeden Fall, das ist richtig, das wäre eine coole Sache. Aber zu deinen Nachbarn, die müsstest du mir mal ausleihen, die würde ich schon klein kriegen, dass sie sich nicht mehr aufregen. Wie immer die auch drauf sind. Keine Ahnung. Der Idiot hat einen Führerbunker. Ja. Mit Blondie und einer Flasche Chantre. Kein Wunder, dass die falschen Leute in Österreich ein Haus zu suchen bekommen, wenn sie nicht in den Bunker nachschauen, die Polizei. Oh, jetzt, okay, wir haben das Geheimnis aufgeklärt. Übrigens zu dieser Geschichte mit der Durchsuchung wird bei Gulli demnächst dann auch noch ein bisschen mehr kommen. Aber das hat jetzt nicht so die allerhöchste Priorität im Vergleich halt zu diesen GI-Files. Richtig. Ja, zurück zu den GI-Files. Eine kleine Abschweifung muss ja natürlich auch mal sein, dass hier abgeschwiffen wird zu den Themen. Ja, sonst wären wir gleich bei neuesten Nationalnachrichten. Die kann ich sehr empfehlen. Wahrscheinlich. Ja, was gibt's denn noch Wichtiges und Lustiges zu diesem E-Mail-Leak zu sagen? Ja, von, also von euch beiden natürlich aus. Der Hannibal, der darf natürlich auch ein bisschen mehr reden. Also nee, ich hab Respekt vor euch. Ihr seid die Profis und ich der Newfag. Also. Ah, nein, ach Quatsch, so darf man es nicht sehen. Wie gesagt, wir hatten zwischendurch immer mal, der Riot ist ja nicht zum ersten Mal nicht die da. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Okay, wir stehen aber wirklich heute voll, oder? Bei mir wurde gerade die Virendatenbank aktualisiert, wie es jeder gehört hat. Okay, nein, ja, was heißt bashen? Wir lieben uns halt und dann darf man, was ich liebe, das neckt sich, auch wenn die andere Person nicht dabei natürlich. Ist. Ja, natürlich, das finde ich auch sehr niedlich. Ja, und da hatten wir auch schon andere Leute mit drin, zum Beispiel der Liesel Weppen, der ja auch im Chat ist und der hat, wie gesagt, also New Fact Profi und so weiter, das ist immer nur so ein dämliches Gelaber, was mir persönlich auf den Sack geht. Ja, wie gesagt, jeder ist auf sein eigenes Gebiet ein Profi. Der eine hat davon mehr Ahnung, der andere davon mehr Ahnung. Und wie gesagt, der Hannibal wurde mir wärmstens vom Free Speech empfohlen und ich denke mal, das war auch nicht umsonst. Wie gesagt, wenn du was zu sagen hast, dann kannst du kurz sagen, ja, ich habe da was zu sagen, ich würde mal kurz gern dazu und dazu was sagen. Wie gesagt, solange schweigen, bis du gefragt wirst, ist ja auch nicht so Sinn der Sache, weil beim Podcast muss man reden, um zu leben. Alles klar. Ja. Wobei, was mich bei Skype halt wirklich ein bisschen stört, ist, dass man sich manchmal versehentlich ins Wort fällt. Die Leute, die mich im Real Life kennen, wissen, dass ich es da praktisch nie mache. Bloß in Skype kriegt man es manchmal nicht mit, weil man erstens nicht sieht, dass der andere irgendwas macht. Und zweitens hat man halt immer so ein bisschen Lag drauf und dadurch kommt das dann manchmal. Richtig. Das meine ich also auf keinen Fall dann irgendwie böse. Gut, hier der Rafa31 hat noch was Interessantes angemerkt, wenn jetzt niemand anders was hat. Nee, mach ruhig. Und er meinte, ihm scheint es gibt einen Medien-Blackout zu den GI-Files. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich kann es ehrlich gesagt wirklich nicht sagen, ob sich die Medien nicht trauen, darüber zu berichten oder ob da sogar Druck ausgeübt wurde. Wenn ja, haben die Gulli irgendwie vergessen, was ich natürlich sehr beruhigend finde. Oder andererseits, vielleicht haben sie auch einfach bloß das Thema nicht so auf dem Schirm oder haben einfach nicht genug Ahnung davon. Das kann auch sein. Ich meine, wenn man sich anguckt, ich habe wirklich mit Leuten von den Mainstream-Medien dann zu tun gehabt, auch nach diesen anderen Geschichten. Nach Cablegate und so. Und dann ruft mich da so ein Typ von irgendeinem Mainstream-Medium, ich nenne natürlich jetzt keine Namen an, und stellt dann irgendwelche Fragen, wo ich feststelle, er hat keine Ahnung und will dann aber eigentlich nur was über Daniel Domscheit-Berg und seine Frau wissen oder so. Ruft dann an und die Fragen sind doof und außerdem wurde der Typ definitiv abgehört, so wie das sich anhörte im Telefon. Und ja, ich glaube, viele Publikationen haben einfach dieses Thema WikiLeaks nach wie vor nicht auf dem Schirm. Obwohl die ja im letzten, vorletzten Jahr eigentlich sehr groß in den Medien waren, glaube ich trotzdem, dass da immer noch nicht wirklich viel Hintergrundwissen vorhanden ist. Was den Medienblackout angeht, ich habe mich übrigens gewundert, weil der Leak, der wurde schon Stunden vorher angekündigt und ich denke mal nicht, dass du die einzige Journalistin bist, die ja, in Deutschland... Ja, Lachs und Katze, genau das. Dass du nicht die einzige Journalistin bist, die um gewisse Uhrzeiten noch auf ist oder halt auf Twitter rumsitzt und deutschlandmäßig kam ja teilweise erst am nächsten Abend was, ne, von den deutschen Medien her, anstatt am selben Abend. Deswegen, Medienblackout, weiß ich nicht, kann man schwer sagen. Ich habe nicht so viel jetzt in Deutschland darüber gehört, außer dass gesagt worden ist, ja, Stratfor-Mails geleakt, bla bla bla, Hack hier und Hack da, aber halt wieder so oberflächlich. Ja, ja, klar, die bleiben sehr an der Oberfläche. Es gab dann so eine DPA-Meldung, die kam dann irgendwann 5 Minuten vor dem Gulli-Artikel, wobei dieser Gulli-Artikel hatte ungefähr 1000 Wörter und diese DPA-Meldung hatte ungefähr 200 noch was und war an einer Stelle auch noch falsch. Mhm. Und Also von daher fand ich mich nicht so schlecht, dass ich da nur 10 Minuten nach denen fertig war. Und die haben dann halt sehr, sehr viele Seiten übernommen. Und das war dann auch bei den meisten, glaube ich, alles, was sie dazu gebracht haben. Ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Assange-Anklage rumgegangen ist. Ich glaube, dazu hat der ein oder andere noch was gemacht. Aber ich glaube, im Wesentlichen halt auch dann anhand irgendwelcher Agenturmeldungen und irgendwie, dass da Mails analysiert worden wären oder so, sehr wenig. Das sind fast nur dann die Blogs von irgendwelchen WikiLeaks-Unterstützern oder so, wo man das sieht. Ja, ja, die sind mit dem Bloggen ja eh immer ziemlich schnell. Kann man sich bei gewissen Leuten, können sich da halt auch gewisse Leute aus Medien eine Scheibe abschneiden. Außer du natürlich, du bist ja eh immer schnell mit den guten Artikeln dabei. Aber wie gesagt, ich habe mich halt gewundert, bei Spiegel und bei Spiegel Fokus und die man, wie sie sich nicht alle schimpfen, kam halt teilweise erst am nächsten Abend was, also quasi nach 24 Stunden. Und ich denke mal, WikiLeaks, gerade wenn es um so einen riesigen Leak von angekündigten 5 Millionen Mails geht, würde ich, ja, ich kann das schwer beurteilen, ob da jetzt auch auf den deutschen Medien irgendeinen Druck lasse, dass die halt nur so Oberfläche darüber schreiben oder sich so lange Zeit gelassen haben. Ich meine, mit Medienblackout zu gewissen Themen, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass man das so mehr oder weniger mitbekommt. Bloß, wie gesagt, da kann man auch wieder nur spekulieren. Ich muss ja auch sagen, ich dachte auch erstmal, die Mails wären nicht so signifikant. Ich dachte, das ist halt nur ein Privatunternehmen, die haben vermutlich einen sehr eingeschränkten Horizont. Und außerdem fand ich halt das Timing komisch, weil das sehr deutlich aussagt, dass Assange im Moment Publicity haben will. Dazu stehe ich auch nach wie vor, dass er das so will und dass dieses Timing definitiv taktisch ist. Nur das macht ja den Leak nicht unbedingt schlechter. Und Stratfor hat halt wesentlich mehr Connections und scheinbar auch wesentlich mehr Insiderwissen, als mir zu diesem Zeitpunkt klar war. Bloß da muss man halt mal bereit sein, sich das Ganze anzugucken und zu schauen, wie relevant ist es denn wirklich. Weil WikiLeaks hat ja auch nicht immer nur tolle Sachen veröffentlicht. Diese Spy-Files zum Beispiel, die haben zwar ein hochinteressantes Thema angesprochen mit dieser Überwachungsindustrie. Das finde ich sehr, sehr faszinierend und sehr, sehr wichtig. Aber das meiste von dem Material war halt ziemlich witzlos und war sowieso öffentlich verfügbar. Und dann hat man es aber groß als Leak angepriesen, statt einfach zu sagen, wir haben da ein bisschen recherchiert, guckt es euch an. Obwohl da nicht viel mit Leak zu tun war. Und durch sowas macht man sich natürlich auch halt ein bisschen unglaubwürdig. Also WikiLeaks hat, wie gesagt, nicht immer nur tolles Zeug veröffentlicht. Und von daher kann man schon mal auf den Gedanken kommen, okay, ist jetzt vermutlich nicht so schrecklich relevant. Bloß in dem Fall ist es zumindest sehr interessant, sagen wir es mal so. Das ist jetzt nicht alles weltbewegendes Zeug, aber es ist halt Zeug, was einen interessanten Blickwinkel ermöglicht. Ja, vor allen Dingen, ja, wie man ja sieht, es geht um gewisse Analysen. Man kann quasi, wenn man... Ja, wenn man sich mit dem Kopfkino so hineinsteigert, kann man sich quasi live vorstellen, wie das so ist, wenn die Leute da halt bei Stratfor sich die E-Mails untereinander geschrieben haben und wie die da abgehen. Und jetzt sieht man das, wenn man sich halt unbeobachtet fühlt, dass man halt ja gewisse Dinge in solche E-Mails reinschreibt. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, das ist ein sehr interessanter Leak. Aber wie du schon selber gesagt hast, da waren natürlich auch in der Vergangenheit welche dabei, die nicht wirklich interessant waren, das stimmt schon. Ja, und Stratfor hat auf viel geheimes Material Zugriff, das stimmt auch. Das hatte ich unterschätzt. Die haben auch Informanten beim FBI gehabt, die haben mit dem Marine Corps und mit sonst wem zusammengearbeitet. Der Rafa 31 schreibt ja auch gerade, immerhin hat Stratfor auf Material vom Grundstück Osama Bin Laden Zugriff. Ja, das war auch so ein Thema, das habe ich persönlich jetzt nicht befasst, habe ich mich nicht mit befasst, weil dann, das ist halt nicht so ein Gulli-Thema, aber das war in einigen Medien dann relativ viel ist es behandelt worden, also in denen, die sich überhaupt mit dem Thema befasst haben, was, wie wir gerade festgestellt haben, ja nicht so viele sind. Mhm. Und auf Twitter habe ich auch viel darüber gesehen, vor allem auf Twitter. Es ging halt darum, ob die Leiche von Osama Bin Laden nicht direkt im Meer versenkt worden ist, wie das behauptet wurde, sondern erst irgendwie in die USA gebracht wurde zur Autopsie oder so. Ich habe das nicht so genau verfolgt. Ist aber vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Auf jeden Fall. Ja, ich finde es, wie gesagt, das ist ein sehr interessanter Leak. Ich hätte wahrscheinlich mal ein paar mehr E-Mails lesen sollen, außer das, wo es über Deutschland war, was mich am Anfang sehr interessiert hat, was sie so analytisch über Deutschland denken oder sagen. War auf jeden Fall lustig. Wie gesagt, nochmal, wenn die Leute aus dem Chat da die Original-E-Mail finden, wir haben ja jetzt nur das Dokument bekommen, in der E-Mail stehen halt noch viel lustigere und heftigere Sachen über Deutschland drin und da habe ich mich halt köstlich amüsiert an dem Abend. Es gab da auch noch eine Stelle, die ich sehr, sehr interessant fand, von einem weltanschaulichen Standpunkt aus. Ich muss jetzt aber gerade mal gucken, ob ich die in den älteren Artikeln finde. Also macht mal weiter. Okay. Hannibal. Chucky? Ja. Ja, nein, ich wollte nur noch den Punkt aufgreifen wegen dem Medienblackout. weil bei uns in Österreich ist jetzt auch nicht wirklich viel darüber berichtet worden. Ich glaube aber, das liegt eben daran, dass die österreichischen Medien oder Tageszeitungen im Speziellen ihre Informationen von der Austria Presseagentur beziehen und diese Meldungen dann mehr oder weniger 1:1 übernehmen. Das Problem ist also, wenn sich die APA da nicht wirklich gut genug einliest und keine gute oder keine umfangreiche an die Medien rausgibt, dann kommt auch praktisch nichts. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum in Österreich die Berichterstattung ja praktisch nicht vorhanden war. Ich habe jetzt bei mir nicht so viel österreichische Feeds drin, aber wenn ich das mal so sagen kann, in Österreich wird ja darüber noch weniger als in Deutschland berichtet, obwohl es in Deutschland ja schon wenig war, beziehungsweise in Deutschland auch ziemlich spät erst kam. Ja, ist immer lustig mit anzusehen. Aber das ist ja bei gewissen Themen immer so, wo man halt eh davon ausgehen kann, ja, wenn da irgendwelche Sachen geleakt werden oder sonstiges, dass da halt ein bisschen Druck auf die Journalisten oder halt auf die Medien steht, ja, berichtet man nicht so viel darüber, ne? Also bei mir ist noch keiner vorbeigekommen. Wie gesagt, die halten Gulli entweder für zu unwichtig oder die glauben, bei mir ist eh alles zu spät. Oder dein Chef erzählt ja nicht alles, wer weiß. Aber mir ist es missverstanden. Er erzählt mir schon einiges. Bloß da ging es eher um Anonymous als um WikiLeaks. Okay. Gut. Mir ist jetzt noch ein Fun-Fact eingefallen. Okay, schieß los. Da ging es ja darum, dass ich weiß jetzt nicht mehr, welche US-Bank das war, ist ja egal, ich glaube 70 Milliarden US-Dollar für mexikanische Drogenkartelle gewaschen hat. Ah, da habe ich auch was auf Twitter gelesen, richtig, ja. Dann hat's eben so einen E-Mail-Schlagabtausch gegeben, wo die Stratfor-Leute darüber diskutiert haben, ja, wie das mit dem Anteil ausschaut quasi. Und dann hat irgendwer gesagt, na, bist du verrückt? Also für 20% Gewinn würde ich Drogen nie erzeugen das oder schmuggeln, das wäre viel zu gefährlich. Und riskieren sicher nicht, dass sie sterben wenn sie nur 20% bekommen. Und irgendwer hat dann zurückgeschrieben, ja, du hast vollkommen recht, am sichersten ist im Drogengeschäft, du schmuggelst, da kann dir quasi nichts passieren und du hast den größten Outcome, so ungefähr. Das ist schon heftig, ey. 70 Millionen Dollar für die... Milliarden, Entschuldigung, war, Milliarden, ja. Natürlich. Ach, ja, das mit den Drogenkartellen ist natürlich auch mal so eine Geschichte, da wird auch mal viel spekuliert. Ja, Stratfor. Ja, und zwar habe ich hier eine Stelle gefunden, die war ganz interessant, allerdings mehr so im Hinblick auf Weltanschauung und auf das Weltbild von den Beteiligten, also... Das war jetzt nicht so eine Enthüllung, wo man sagen würde, scheiße, das wird jetzt die Welt verändern, sondern es ist einfach so eine Sache, wo man sagt, das würde ich jetzt halt gerne mal irgendwie dann diskutieren. So mit Leuten, die sich auch für dieses Politikzeug interessieren und so. Und die stammt von Marco Papic, von dem ich so den Eindruck habe, das ist wirklich einer der klügeren Leute bei Stratfor und der nachdenklicheren. Der liefert teilweise sehr interessante politische Analysen. Ich meine, ich stimme natürlich von der Meinung her nicht mit diesem Zeug überein, größtenteils. Aber er ist schon jemand, wenn man in einer Podiumsdiskussion gegen ihn antreten müsste, hätte man schon schwer, sage ich mal. Und das könnte aber dadurch auch dann sehr interessant werden. Und er hat halt hier, es geht halt um einen Artikel, der rumgeschickt worden ist und der sich damit befasst, wie WikiLeaks sowie die Finanzkrise, Machtverhältnisse und internationale Beziehungen die Beziehung zwischen Staaten, Nationen, Informationen und Ökonomie verändern. Und der Autor dieses Textes kommt dann zu dem Schluss, dass die Machtposition des Staates als solchen durch diese gesellschaftlichen Veränderungen, durch WikiLeaks und durch die Finanzkrise gefährdet ist. Papic hat das halt sehr analysiert und hat es auseinandergenommen und er ist eindeutig anderer Ansicht. Und ich würde einfach gerne mal aus meinem Artikel zu diesem Thema ein bisschen zitieren. Und er kommt dann halt zu dem Schluss, zwar sei die EU mitgenommen, aber was sie ersetzen wird, ist nicht irgendein Traum einer informationsbasierten, gemeinschaftsorientierten Anarchie oder eines Volksgerichts, mit dem, da bin ich sicher, Assange abends einschläft. Vielmehr, so vermutet Papic, werde der Nationalismus durch das Wegfallen des durch den Kalten Krieg geförderten europäischen Zusammenhalts wieder mehr an Stärke gewinnen. Das Problem, so der Analyst weiter, sei aber, dass es noch immer eine starke Bewegung globalisierungskritischer Linker gäbe, die von dem direkt nach dem 11. September 2011 erfolgten Revival des Nationalismus noch nicht entmutigt worden seien. Leute wie Assange und die meisten globalisierungskritischen linken Aktivisten und Akademiker haben das Gefühl, dass weil sie in so länderübergreifenden Kreisen arbeiten, die ganze Welt für eine solche intellektuelle und materielle Existenz empfänglich ist. Das Problem ist, dass sie nie in Oklahoma oder Afghanistan waren und daher ignorieren, wie nicht länderübergreifend die Welt wirklich ist, wie lokal und sehr national sie nach wie vor ist. Papic geht noch weiter. Neben den genannten Punkten hätten Assange und diese neuen Globalisierungsgegner oder Staatsgegner das Problem, dass sie nicht in der Lage seien, Nationalismus durch etwas Zusammenhängendes, etwas, das die Leute wirklich anfassen, fühlen, riechen und wozu sie beten können, zu ersetzen. Der Nationalismus, so Papic, sei im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert entstanden, um im Endeffekt Religion zu ersetzen, indem er die wichtige soziale Rolle erfüllte, nicht verbundene Menschen im Schicksal aneinander zu binden. Die menschliche Natur, so Papic, verlange eine solche Verbindung. Dies sei bei Menschen praktisch universell. Aus diesem Grunde, so der Analyst, glaube er nicht, dass die Nationalstaaten als solche in der Defensive seien, sondern er geht eher davon aus, dass es halt im Gegenteil in den letzten Jahren so ist, dass die Nationalstaaten wieder an Bedeutung gewinnen. Und das würde auch dadurch zu sehen sein, dass der Cablegate Leak und so nicht wirklich von den Leuten beachtet worden wäre und dass die Leute eigentlich trotzdem hinter ihrer Regierung und hinter ihrem Land standen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir darauf eingehen wollen, was wir dann im Einzelnen selber darüber denken, aber das sind halt sehr, sehr interessante Fragen, die hier angesprochen werden, finde ich, die es auf jeden Fall wert sind, dass jeder vielleicht auch mal für sich drüber nachdenkt. Ich meine, wir können auch gerne das hier diskutieren. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das jetzt macht, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall was, wo ich finde, dass jeder selbst drüber nachdenken sollte. Und ich finde das bemerkenswert, dass solche Themen dann halt auch angesprochen werden bei Straightforward. Das zeigt halt, dass sie nicht alle bloß dumm sind oder bloß irgendwelche Hurra-Patrioten sind, die irgendwen, der ihnen nicht passt, dann umballern wollen, sondern zumindest einige von ihnen, wie gesagt, gerade bei Papic habe ich das Gefühl, die machen sich schon Gedanken und die sind intellektuell schon ernst zu nehmen. Ja, man sollte ja eh nie solche Leute und man sollte halt eigentlich niemanden unterschätzen. Das ist ja immer das Lustige. Wie gesagt, ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass bei Straightforward jetzt nur dumme Leute arbeiten oder irgendwelche dummen Leute, dumm sollte man da ja auch in Anführungsstrichen setzen, solche E-Mails schreiben. Deswegen, man sollte halt niemanden unterschätzen, das ist schon richtig. Nein, ich meine Meinung dazu ist natürlich eine sehr andere als die von Herrn Papic. Klar. So, ich habe mal den entsprechenden Link in den Chat gepastet. Das ist natürlich dann das englische Original. Und das ist halt auch der ganze E-Mail-Wechsel, wo es drin kommt. Ich paste noch die URL von dem Gulli-Artikel rein, wo ich jetzt die Übersetzung habe. Mhm. So, nein, ich meine, ich finde es natürlich schon ein bisschen krass, wenn jemand sagt, dass man den Staat quasi anbeten müsste. Und ich finde es auch, noch krasser, wenn jemand denkt, dass der Staat das Einzige ist, was Leuten Gemeinschaftsgefühl geben kann. Meines Erachtens ist es eher so, dass die Zentralisierung durch Nationalstaaten anhand eigentlich völlig willkürlicher Grenzen und die Machtverhältnisse, die da herrschten, dafür gesorgt hat, dass andere gemeinschaftliche Strukturen, wie sie vorher gewachsen sind, nach und nach dadurch ersetzt wurden. Und dass der Staat versucht, das Einzige zu sein, was Gemeinschaft stiftet und diese Rolle im Laufe der Zeit vermutlich auch übernommen hat, aber das muss nicht. Sondern das ist eigentlich eine völlig willkürliche Geschichte. Irgendwann hat man vielleicht wirklich keine Gemeinschaft mehr außer dieser. Aber das heißt nicht, dass es so sein müsste, meines Erachtens. Also, ich meine, es geht ja anders. Und durchs Internet sehen wir das vielleicht wieder so ein bisschen, dass es andere Gemeinschaften gibt. Ja, das mit den Gemeinschaften ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass man das sieht. Ja, natürlich. Aber ich meine, dadurch, dass wir jetzt wesentlich mehr länderübergreifend kommunizieren können als früher, sehen wir vielleicht tatsächlich, wie das auch in diesem Artikel, der ja hier auseinandergenommen wird, angesprochen wird, dass Nationalstaaten als Gemeinschaft nicht die einzige Möglichkeit sind, die wir haben, um uns als Gemeinschaft zu fühlen. Dass es nicht alternativlos ist, dass wir uns so sehr damit identifizieren. Aber es hat halt sehr lange Zeit gegeben, wo dieser Nationalismus sehr, sehr wichtig war. Und wo jeder so darauf erzogen wurde, dass eigentlich sein Land, dass das seine Leute sind und dass es gar keine Alternative dazu gibt, dass diese Menschen und nur diese Menschen halt seine Gemeinschaft sind, für die er sich um jeden Preis einsetzen muss. Richtig. Na gut, das kleiner Exkurs, vielleicht sollten wir. Nö, ich fand das jetzt auf jeden Fall interessant. Ich muss das gerade nur so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Nee. Ja, klar. Okay, ja. Hannibal, mich schreibt dir gerade einer via Query an, ob du noch lebst. Ich lebe noch, ja. Okay, braucht sich keiner um mich Sorgen machen, es geht mir gut. Ich habe Bier und Zigaretten und alles ist okay. Der Hannibal lebt doch, ne, an die Person, die mir da gerade eine Query geschickt hat. Ne, vielleicht meinte die Person damit, ob du vielleicht auch ein bisschen, ob du auch noch was dazu sagen kannst, ob du da in der Sache noch ein bisschen mehr betucht bist, außer jetzt, was die Funfacts und so weiter angeht. Ja, gut, Fun Facts. Also die meisten Geschichten bauen ja eigentlich auf erschreckenden Tatsachen auf. Also es ist dann halt meistens der E-Mail-Verkehr, der nachfolgende E-Mail-Verkehr, der Schlagabtausch, wo dann eben diverse Zitate fallen, ja, die halt auf den ersten Blick lustig sind, aber ob es dann wirklich lustig ist unterm Strich, ist die andere Frage. Ja, aber ad hoc... Humor variiert ja immer. Der eine sagt, es ist lustig, der andere sagt, oh nee, um Gottes Willen. Ja, man muss sich auch mal über krasse Sachen lustig machen können. Richtig. Schwarzer Humor gehört halt auch zum Humor. Also womit ich nicht dieses blöde Rumhitlern meine oder so. Aber, nee. Also das ist einfach nur doof. Aber ich finde schon, dass man auch über Sachen lachen kann, bei Themen, die eigentlich nicht so zum Lachen sind. Einfach, man wird dann auch besser damit fertig. Und außerdem nimmt man dem Ganzen dann ja auch ein bisschen von seiner Macht, wenn man es schafft, sich darüber lustig zu machen. Also ich finde auch durchaus, dass man Witze über Nazis machen kann. NNN oder so finde ich super. Bloß wenn es nur noch darum geht zu provozieren, indem man sich irgendwelche Führertitel gibt, das finde ich, erfüllt auch humoristisch nicht irgendeinen tollen Zweck. Ja. Du spielst auf den Austria-Channel an, oder? Ja, auf das Rumhitler. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Das heißt bei uns Rumhitler. Nein, ja, also ich kann dir meinen Standpunkt schon dazu sagen. Ich finde es auch nicht gut, dass das hier in einem gewissen Ausmaß betrieben wird. Aber ja, also ich habe mich nie daran beteiligt und ich habe halt auch gesagt, es ist nicht gut, weil man darf sich im Nachhinein dann natürlich nicht aufregen, wenn die Leute sagen, dass Anonymous ein Haufen von Kindern ist. Aber ja, gefühlsmäßig ist es jetzt besser als vor einigen Wochen. Ja, ich finde es heftig an der Sache. Ich meine, ich habe es von Anfang an als Spaß verstanden, keine Frage. Natürlich nicht jeder, der neu im Chat reinkommt, der sieht das lustig und kann vielleicht auch denken, dass es halt ernst gemeint ist. Aber was ich heftig an der Sache finde, dass halt durch diese Wiederbetätigung und Volksverhetzung jetzt irgendwelche Leute halt Home Raids, also halt Hausbesuchen bekommen, die damit wahrscheinlich gar nichts zu tun haben oder die halt zu dem Zeitpunkt nicht im Chat waren und irgendwie mitgehitlert haben und so weiter. Ne? Also da wäre natürlich, wenn man sich jetzt die Sache durch den Kopf gehen lässt, die Leute kriegen Hausbesuchungen wegen ganz anderen Sachen. Da werden ja nicht umsonst nach Computerfähigkeiten oder IT-Spezialitäten gefragt, was man alles so kann. Diese Wiederbetätigung wird halt jetzt, denke ich mal, von der österreichischen Polizei einfach nur als Vorwand genommen und diesen Vorwand hätte man der österreichischen Polizei gar nicht liefern müssen, wenn man mal erst denkt und dann redet. Ne? Ja, ja, klar, auch das. Klar. Manchmal macht man sich auch selber dann damit unglaubwürdig oder nimmt sich halt so ein bisschen die Argumentationsbasis, wenn man halt dieses Provozieren übertreibt oder wenn man provoziert um der Provokation willen. Ich meine, leider ist es in Österreich ja so, dass da immer mehr komische Gesetze kommen, sei es jetzt Anti-Terror-Gesetz, Vorratsdatenspeicherung, jetzt im April war das ja bei euch, glaube ich, ne? Ja, Österreich tut mir von der Gesetzeslage auf jeden Fall leid. Naja, in Deutschland haben wir das aber auch. Volksverhetzung oder so ist ja auch verboten. Ja, aber in Österreich wurden... in Deutschland, Entschuldigung. In Deutschland hat bisher keiner, also halt nicht, dass ich wüsste, wenn, dann wurde es halt nicht öffentlich irgendwie preisgegeben. Da hat irgendwie keiner... eine Hausbesuchung wegen irgendwas bekommen, was jetzt irgendein deutscher Arnold im Chat geschrieben hat oder irgendwie, was weiß ich, zu irgendeiner Straftat aufgerufen hat oder sonstiges. Ja, das stimmt, aber Deutschland ist in der Hinsicht trotzdem krass. Ja, Deutschland ist auch krass. Wir haben zum Beispiel jemanden, der so einen Anti-Nazi-Aufnäher vertrieben hat, wo so ein Hakenkreuz in den Papierkorb geschmissen wird, halte deine Umwelt sauber oder irgend sowas in der Art. Den haben sie wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole angezeigt, weil dieses Hakenkreuz in dem Sticker vorkam. Ja. Ich würde da noch gern etwas aus dem Chat aufgreifen, weil geschrieben wird, man sollte schon wissen, worüber man sich lustig macht. Stein des Anstoßes im Austria Channel waren Zitate von oder aus der Fernsehserie South Park. Und ich glaube, das schauen viele Leute, schauen sich das gerne an, da bin ich auch dabei. Und ja, es ist halt immer schlimm, sicher sind die Zitate, wenn man sie so hernimmt und dann... und die dann veröffentlicht werden, schaut das nicht gut aus. Aber es ist nach wie vor eigentlich humoristisch. Und das Tragische ist eben, oder das Paradoxe, dass es sich im Austria-Channel sicher nicht um irgendwelche Rechte, um eine rechte Gesinnung handelt, sondern einfach um Spaß. Auch wenn das schwarzer Humor ist, das kann man schon sagen. Aber es gibt in Österreich zum Beispiel einen Nationalratsabgeordneten, der vor laufender Kamera im Nationalrat gesagt hat, Sieg Heil, gegen den ist gar nichts gemacht worden und der hat das nicht spaßhalber einfach mal so gesagt. Ja, wie gesagt, also wenn man das Ganze ein bisschen jetzt verfolgt, dann weiß man, warum die Polizei in Österreich das macht. Wie gesagt, diese Wiederbetätigung und Volksverhetzung, das ist ja wie gesagt nur ein Grund, um irgendwelche Leute hops gehen zu lassen, die wahrscheinlich an irgendwelchen Leaks der Polizeidaten oder sonstigen Hacks beteiligt dran waren. Bloß, wie gesagt, es... Ja, klar, also gibt es den Vorwand, Hausdurchsuchungen durchzuführen, das ist klar. Ja, ich war ja auch, wie gesagt, damals viel in dem Austria-Chatten, da wurden ja nicht nur Zitate von den South Park-Serien genommen, wenn ich ehrlich bin, da wurden ja auch andere Sachen geschrieben, die nichts mit South Park zu tun hatten, deswegen sollte man meiner Meinung nach nicht immer darauf rumspekulieren, ja, das war ja alles nur von South Park, da wurden auch ganz andere Sachen geschrieben. Ja, das Problem ist, sobald du anfängst mit diesen Zitaten aus South Park, kommen irgendwelche anderen Leute her, die Serie vielleicht nicht kennen und das dann praktisch hochschaukeln. Finde ich, wie gesagt, nicht gut, aber das ist halt passiert, ja. Ja, richtig. Wie gesagt, es war ja auch nicht alles The Dude, also er war ja nicht der Einzige, der darum gehittert hat, sondern wie er schon richtig im Chat schreibt, man schaukelt sich gegenseitig hoch und dann irgendwann hast du da 10 Leute, die Heil Hitler, Sieg Heil und keine Ahnung was schreiben. Und Trolldomino würde ich das einfach mal nennen. Trolldomino, schön, das muss ich mir merken. Gut, ich würde auch noch gerne gerade sehr off-topic. Ja, klar, die Frage beantworten ist gut. Weil gefragt wird, ob es von dem Abgeordneten ein Video gibt. Ja, das gibt es. Ich suche mal den Link. Von den Sozialdemokraten übrigens. Also keine rechte Partei. Dann such mal den Link. Nee, aber sollte auch mal angesprochen werden, weil, wie gesagt, Annika hat ja darüber auch gestern war das. Ja. Hast ja darüber auch wieder einen Artikel veröffentlicht. Da ging es ja auch bei dem einen, der die Hausaufgaben bekommen hat, um irgendwelche SQL-Kenntnisse, sprich SQL-Injections und keine Ahnung, was es da alles gibt. Ja, wie gesagt, und was ich dann auch ein bisschen krass fand, weil er hat halt jemanden zitiert, der gesagt hat, er hätte seine Server nach germanischen Gottheiten benannt. Und einerseits hat die Polizei nicht gerafft, dass das ein Zitat war und da OH für overheard vorstand, was ja auch schon nicht wirklich von Kompetenz zeugt. Und andererseits finde ich das auch krass zu glauben, dass jeder, der sich mit germanischer Mythologie befasst, ein Nazi ist. Ich meine, da dürfen sie mich auch gleich verhaften. Ich stehe zwar vermutlich mittlerweile jedenfalls bin ich bestimmt kein Nazi, aber ich finde germanische Mythologie auch klasse. Also die Edda oder so, das habe ich schon sehr gerne gelesen. Das sind richtig tolle Geschichten. Ich habe jetzt nicht meine Server danach benannt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich an so einem Nerdkram noch Spaß hatte, hießen meine Geräte dann immer nach irgendwas aus Herr der Ringe. Jetzt mittlerweile heißt mein MacBook Annika Kremers MacBook, weil mir nichts einfiel. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass man das tut. Ich finde da nichts Verwerfliches dran. Aber ich finde, das zeugt von sehr mangelndem Differenzierungsvermögen. Ich meine, ich sag mal so, die germanische Mythologie kann ja nichts dafür, dass die Nazis die auch gut finden. Ja. Die ist ein bisschen älter als so ein Quatsch. Das stimmt schon. Wie gesagt, man war ja vor gewissen WMs, also vor gewissen Weltmeisterschaften, fußballmäßig, war man ja sogar schon teilweise in gewissen Gegenden Nazi, wenn man einfach nur eine Deutschlandflagge irgendwo im Garten stehen hat. Ne? Also, wie gesagt, na gut, ich wüsste jetzt nicht, warum ich eine Deutschlandflagge im Garten haben soll. Ich interessiere mich weder für Fußball, noch bin ich patriotisch. Aber andererseits ist man dadurch natürlich noch lange kein Nazi. Damit hast du natürlich recht. Ja. Deswegen, also man kann es auch übertreiben. Und wenn man sich ein Buch von der germanischen Mythologie oder sonstiges, wenn man sich das durchliest oder vielleicht auch nur im Regal stehen hat und die falsche Person sieht das, dann wird schnell gelästert, gerade wenn man irgendwo im Dorf wohnt, da geht sowas ja rum wie Laubfeuer. Deswegen einfach nichts drum geben. Wer sich das durchlesen will, soll sich das durchlesen. Und wie gesagt, wer recht sein will, der soll recht sein. Ich würde niemandem vorschreiben, du darfst nicht recht sein. Meiner Meinung nach ist recht sein halt nur eine Scheißmeinung, ne? Na, also ich weiß nicht. Ich bin da sehr tolerant, was verschiedene Meinungen angeht. Bloß es gibt dann so ein gewisses Ausmaß an Rechtssein, da bin ich eigentlich nicht mehr wirklich tolerant. Die sind es ja auch nicht. Ja, richtig, die sind auch nicht tolerant. Auch wenn sie es versuchen, immer zumindest über unsere liebe MPD so hinzustellen, dass es ja total die sozialen Leute wären und so weiter. Ja, JulPA83 schreibt gerade, klar, aber man kann auch anders auf 6 Millionen ermordete Juden scheißen, da braucht man nicht dumme Witze zu machen, um sich cool zu fühlen. Ja, okay. Ja, wie gesagt, da spalten sich natürlich die Meinungen. Der eine, der nimmt's mit Humor und macht sich darüber lustig, der andere nimmt's halt zu ernst, wenn sich mal jemand im Chat darüber lustig macht und solche Sachen. Ich habe mich ja nicht darüber lustig gemacht, ich habe nur gesagt, nicht jeder, der germanische Mythologie gut findet, steht auf sowas. Oder meinte Juli jetzt irgendwie gar nicht mich, sondern das meinte sie, das Rumhitlern im Austria-Channel. Ich denke mal, sie meint das Rumhitlern, also nicht dich. Okay. Ja, wie gesagt, Meinungen spalten sich immer, egal um was es geht, sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig, wenn jemand dieselbe Meinung hätte. Ja, Jule meinte mich nicht, dann ist ja gut, ja. Weil ich das so nämlich auch nicht sagen wollte. Ich finde nur, man sollte das, wie gesagt, ein bisschen differenzieren. Ja, ja, jetzt schreibt sie auch gerade Hitlern im Austria. Ja gut, da sind wir uns dann einig. Ja. Okay, das ist auch noch so eine Kategorie, die ich nicht angesprochen habe. Ja, die Witze sind erstens schlecht, das hatte ich ja auch schon gesagt, die haben nicht mal wirklich einen humoristischen oder satirischen Wert. Und zweitens kann es auch den Opfern gegenüber oder den Nachkommen von irgendwelchen Betroffenen oder so, ist es auch halt sehr respektlos, wenn man so tut, als wäre das alles toll gewesen damals. Also wenn man sowas macht, dann muss man es mit Niveau und mit Stil machen. Und halt ohne, dass es halt den Opfern gegenüber verletzend ist. Ja, wie gesagt, aber zwischendurch mal, auch wenn man ein bisschen was getrunken hat, dann kann man ja auch mal in der Hinsicht so ein paar Witze machen untereinander. Das muss ja nicht immer direkt jeder mitkriegen, aber das in dem Austria-Channel, das war ja halt schon einigermaßen öffentlich und da waren wohl wahrscheinlich auch die Leute bei, die es halt falsch verstanden haben oder nicht als Trolling genommen haben. Oder die es falsch verstehen wollten, weil es eine super Ausrede war. Ja, oder die es falsch verstehen wollten, wenn nicht sogar schon halt seit Oktober... Das wurde ja, glaube ich, schon seit Oktober beobachtet, glaube ich, wenn nicht sogar noch eher, dass da halt von Anfang an irgendwelche Polizisten oder irgendwelche Leute drin waren, die mitgelockt haben diesbezüglich, weil man einfach nur einen Grund gesucht hat, um ja die Leute quasi hops zu nehmen, die hinter die Polizeidatenleaks und andere Hacks stecken, was da alles bei der, wie heißt nochmal die österreichische GEMA, GES oder so? Keine Ahnung. GIS? GIS war das, glaube ich, ne? Da wurde doch auch rumgehackt und solche Sachen halt. Ach, ich glaube, dass die anderen Channels oder so alle von der Polizei mitgelesen werden. Aber gut, vielleicht sollten wir irgendwie wieder so ein bisschen zum Topic, sonst reden wir hier noch in 3 Stunden übers Rumhitlern, was ja auch kein schlechtes Thema ist, aber ich denke mal, darüber haben wir jetzt eigentlich auch schon erschöpfend geredet. Das ist ja jetzt auch nicht die erste Sendung. Ach so, GIS, GEZ, ja, okay. Nee, ich kenne mich da mit den Organisationen in Österreich nicht ganz so gut aus. GIS, ja, gibt's verschiedene. Okay. Also. Ja, nee, okay, hat Annika recht, da sollten wir wieder, da sollten wir mal back to topic, so wie man immer so schön im Forum schreibt, B2T, natürlich auf Englisch wäre es jetzt so richtig, ja, ob ich GEZ zahle oder nicht, das hat hier nicht zu interessieren. Okay, was gibt's jetzt noch zu den Stratfor-Sachen zu sagen? Jetzt inhaltlich habe ich persönlich zu den Mails nichts mehr zu sagen, ich weiß nicht, ob ihr da noch was anmerken wolltet. Ja, scheint nicht so. Ja, wie gesagt, ich hab ja nur leider diese eine E-Mail gelesen, habe auf Twitter verfolgt, was die Leaks anbelangt und wann die Medien darüber geschrieben haben. Also mehr kann ich zu den Sachen leider nicht sagen. Weil ich bin immer noch auf diesem ACTA-Trip, wo ich halt die meisten Informationen halt über ACTA sammle und mich da durchlese und andere Sachen so auf der Strecke bleiben. Ja, ja, wir haben ja alle so unsere Themen, wo wir uns besonders mit befassen. Bloß bei mir ist es halt vor allem im Moment WikiLeaks. Gut. Wobei ich trage im Moment ja so ein Privacy-Activist-Shirt. Das ist noch aus meiner Zeit mit dem Datenschutzaktivismus. Aber das würde ja zum ACTA-Thema auch wieder passen. Wobei mich Riot jetzt natürlich hauen würde, weil eigentlich podcasten wäre nackt. Aber ja, das Teil passt farblich sehr gut zum Alu. Von daher geht's wieder, oder? Richtig. Du weißt ja, wenn der Chef nicht im Haus ist, dann darf man ja auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Nee, aber das T-Shirt, genau. Das T-Shirt würde ich mir aufheben, weil VDS in Deutschland ist, kommt ja jetzt auch langsam wieder zur Debatte. Ich habe auch noch dieses tolle Privacy is not a crime, was wir damals alle getragen haben. Ja. Du kennst die Dinger vermutlich alle, ne? Ja, richtig, die kenn ich. Ich kann auch die Gedanken sind frei auswendig singen. Ich bin schon super qualifiziert für die nächsten Demos. Ja, wie gesagt, also alle Jahre wieder, ne, was VDS-Debatte in Deutschland angeht, obwohl es ja als verfassungswidrig und so weiter erklärt worden ist. Und mal gucken, was da noch so kommt. Ja, ist es nicht. Das ist ja das Ding. Das ist ein Denkfehler, den viele Leute machen. Ich erzähle da jetzt mal kurz was zu. Okay, dann erzähl mal auf was, weil das wird wahrscheinlich bei mir auch der Denkfehler sein, weil ich höre immer von vielen Leuten, es wurde so gemacht. Okay, dann schieß los. Oh Mann, jetzt muss ich irgendwie an die Szene denken in 23, nichts ist so, wie es scheint, wo die dann total bekifft im Zug auf den Sitzen standen und die Gedanken so freigesungen haben. Gut, also Vorratsdatenspeicherung. Und zwar wurde nicht die Vorratsdatenspeicherung als solche, die ja auf dieser EU-Richtlinie beruht, für verfassungswidrig erklärt, sondern lediglich die deutsche Umsetzung. Das heißt, die EU-Richtlinie macht bestimmte Vorgaben und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, diese Vorgaben sind nicht verfassungswidrig. Was wohl verfassungswidrig ist, ist die Umsetzung, die in Deutschland galt, die halt nicht genug auf die Sicherheit der Daten achtet, die Datenabfrage nicht streng genug beschränkt, nach Meinung des Bundesverfassungsgerichts und solche Sachen. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch dann genaue Richtlinien geliefert, wie so eine verfassungskonforme Umsetzung auszusehen hätte und hat gesagt, wir kippen jetzt dieses Gesetz, was bisher zu dem Zeitpunkt in Deutschland gültig war. Aber ihr könnt ein neues Gesetz machen, was dann diese Vorgaben erfüllt. Und dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr dagegen, vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen, wenn diese Vorgaben eingehalten werden. Und von daher habe ich schon zu dem Zeitpunkt schon nicht so ganz verstanden, dass halt viele Datenschützer das also als Sieg gefeiert haben, weil es eigentlich ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert ist. Mhm. Und es wird jetzt halt seit diesem Zeitpunkt, wo dieses Urteil gefällt wurde, wird darüber diskutiert, ob es halt eine verfassungskonforme Umsetzung gibt oder nicht gibt. Und das ist halt die Frage, das wird politisch entschieden, früher oder später. Ich glaube, wenn wir nicht die FDP in der Regierung hätten, ich will jetzt die FDP bestimmt nicht in den Himmel loben, aber Frau Lothar-Schnarrenberger hat uns da, glaube ich, schon einiges erspart. Ich glaube, wenn wir die nicht in der Regierung hätten, dann hätten wir das Gesetz auch schon. Die SPD hat ja vorher dann bewiesen, dass sie eh immer nur umfallen. Das sind bei uns die Sozialdemokraten, FDP sind die Liberalen. Wobei die in Wirklichkeit, glaube ich, eine Partei sind, die im Wesentlichen mit der Wirtschaft kuschelt. Aber sie haben halt ein paar ältere Leute in ihren Reihen, die halt sich wirklich noch für diese Bürgerrechtsgeschichten einsetzen. Unter anderem Frau Lothar-Schnarrenberger, unsere Justizministerin. Und die haben sich bis jetzt quergestellt bei der Vorratsdatenspeicherung. Bloß bei den nächsten Wahlen hat sich das auch wieder erledigt. Ich erkläre das jetzt halt mal für eventuelle ausländische Hörer. Ich kenne ja auch nicht alle österreichischen Parteien. Und die CDU-CSU, das sind die Konservativen, die sind halt sowieso sehr für die Vorratsdatenspeicherung und die sind im Moment ziemlich stark. Das heißt, die werden vermutlich bei den nächsten Wahlen dann auch wieder in die Regierung kommen und spätestens dann werden wir dann vermutlich das Gesetz auch bekommen. Ja, wenn nicht dagegen wieder fleißig Unterschriften gesammelt werden, so wie es letztes Mal war. Das ist die Frage, ob das dann viel bringt. Ja, ich bin dann immer so ein bisschen skeptisch. Ich meine, Man sollte. Es ist relativ leicht zu ignorieren für die Politik, wenn sie wirklich wollen. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich so eine solide Mehrheit ist, die dagegen ist. Ja, aber ich sag mal so, in unserer repräsentativen Demokratie wird immer sehr gerne mit Mehrheiten argumentiert. Und jeder glaubt, er hätte für seine Meinung eine Mehrheit, aber manchmal ist es eher eine gefühlte Mehrheit. Ich bin nicht so sicher, dass wirklich die Mehrheit der Leute gegen Vorratsdatenspeicherung ist. Aber wenn keiner was dagegen sagen oder machen würde, dann wäre es auch nicht so toll, weil dann würde natürlich die Regierung merken, die wehren sich ja gar nicht mehr, die gehen gar nicht mehr auf die Straße. Da sage ich ja nicht, dass ich dafür bin. Ich sage nur, ich bin skeptisch, ob es dann letztendlich wirklich viel verhindern kann. Müssen wir dann sehen. Also meine Meinung ist in der Hinsicht immer halt so viel tun, wie man kann, selbst wenn man halt als einzige Person nicht auf die Straße gehen will, dass man wenigstens im Internet darüber aufklärt. Ja, Laxo, das glaube ich auch, dass es den meisten Leuten einfach auch relativ egal ist, ob wir jetzt die Vorratsdatenspeicherung haben oder nicht. Ja, eine gewissen Generation schon, also ich will jetzt nicht wieder auf alte Leute ansprechen, es gibt ja auch andere Leute. Stimmt auch nicht, meine Erfahrung. Also ich habe ja damals viel Infostände, Demos, Mahnwachen, bla bla blub mitgemacht und meine Erfahrung war wirklich, dass man die älteren Leute wesentlich eher ansprechen konnte als so die Teenager und die jungen Leute. Weil die jungen Leute, die waren dann irgendwie mit sich selbst oder miteinander beschäftigt, die hat das gar nicht interessiert. Während die älteren Leute dann teilweise zu diesen Bürgerrechtsthemen noch einen Bezug hatten. Weil diese ganze Bürgerrechtsgeschichte, die war mit Volkszählung und ähnlichen Sachen, war die ja schon mal groß zu einem Zeitpunkt, da waren wir vermutlich gerade geplant oder irgendwie noch in den Windeln. Und einige Leute haben dadurch tatsächlich ein gewisses Bewusstsein für diese Fragen. Was halt ein Problem ist, meines Erachtens, sind halt viele Leute, die glauben, es wäre so ein reines IT-Thema. Das habe ich auch öfter gehört, so nach dem Motto, das interessiert doch nur die Computerkinder. Ja, richtig. Was natürlich Quatsch ist, weil die Vorratsdatenspeicherung ja auch im Wesentlichen das Telefonieren betrifft. Und telefonieren tut, denke ich mal, so ziemlich jeder. Und E-Mails schreiben tun sich Oma und Opa. Richtig, und E-Mails schreiben tun auch mehr auch Leute, die nicht wirklich IT-Skills oder sonstiges haben. Vielleicht die ganz alte Generation nicht. Aber dieses Gerede vom Generationenkonflikt, sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen undiplomatisch werde, aber ich kann es nicht mehr hören. Ich habe die besten Gespräche über das Thema geführt mit Leuten, die zwar nicht alt sind, die aber auch nicht zu meiner Generation gehören, sondern so irgendwie 40 sind oder so. Oder ja, es gibt auch junge Leute, die da sich auskennen und die da Wissen drüber haben. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass die alten Leute oder die etwas älteren Leute oder die ganz alten Leute oder jeder ab irgendeiner willkürlichen Altersgrenze dafür sind, die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. die haben vielleicht mit dem Thema nicht so viel am Hut, weil es von irgendwelchen, Entschuldigung, aber engstirnigen Nerds so getan wird, als wäre es eine reine IT-Geschichte. Ich habe das ja erlebt, Leute von der Piratenpartei, die dann sagen, ja, die werden dann gefragt, wofür steht ihre Partei? Und sagen dann, ja, wir sind irgendwie so im Wesentlichen eine Partei aus dem IT-Bereich. Und dann gehen die Leute schon. Weil 80% interessieren sich nicht wirklich für den IT-Bereich. Ist ja auch ihr gutes Recht. Anstatt zu sagen, wir sind für Bürgerrechte oder wir sind für individuelle Freiheiten oder wir sind gegen Überwachung. Das hätte schon mehr Leute interessiert. Ich habe auf diesem Wege mehr Leute ansprechen können, gerade die etwas älteren Leute. Und die bringen teilweise einiges an Bewusstsein für diese Fragestellung mit, was viele junge Leute, natürlich nicht alle, da will ich auch nicht alle über den Kamm scheren, einfach nicht haben. Und ich finde das sehr, sehr dumm, wenn man da mit Begriffen wie Internetausdrucker oder so einen Generationenkonflikt oder einen Konflikt der technischen Kenntnisse herbeiredet. So nach dem Motto, jeder, der keine Ahnung vom Computer hat, ist gleich ein Faschist und will Leute überwachen. Oder jeder, der über 40 ist, hat keine Ahnung vom Computer und will Leute überwachen. Oder so, sowas ist dumm. Ja, das ist Schubladendenken. Das soll halt sein, ist man für mehr Macht und mehr Kontrolle oder ist man halt für mehr Freiheit und für mehr Privatsphäre und für mehr Transparenz? Die letzten beiden schließen sich nicht aus, ganz im Gegenteil. Und ich finde, daran sollte man es festmachen. Und da ist mir jetzt völlig egal, ob jemand noch ein Jugendlicher ist oder ob jemand in meinem Alter ist oder ob jemand 40 ist oder 60 oder meinetwegen auch 90. Danach sollte es nicht gehen. Und es sollte auch nicht danach gehen, ob jemand jetzt irgendwelche tollen Programme an seinem Rechner schreiben kann, sondern es sollte wirklich nur um diese Bürgerrechtsthematik und um die Freiheitsthematik gehen. Den Rest, den kriegt man irgendwie hintereinander, wenn man sich wirklich Mühe gibt. Wir haben einfach viel zu wenig Solidarität in diesem Bereich und viel zu viele Leute, die sich unbedingt für was Besseres halten müssen. Richtig. Indem sie einfach sagen, wir sind die Zukunft und wir sind die Jugend und die anderen dummen, ignoranten Leute, die sterben dann irgendwann aus und dann machen wir irgendeine tolle Flausch-Internet-Utopie. Und ich kann es echt nicht mehr hören. Das ist Blödsinn. Das ist einfach dumm und kurzsichtig und es ist ziemlich unfair einigen Leuten gegenüber. Ja, das ist halt immer dieses Schubladendenken, weil für manche Leute, die dann eventuell keine Argumente haben, ist es halt leicht immer zu sagen, ja, das sind ja eh immer dieselben, die zum Beispiel für da Vorratsdatenspeicherung sind, das sind ja immer die Älteren. Nee, das ist aber richtig. Deswegen hatte ich ja von Anfang an gesagt, ich meine damit nicht die Älteren. Natürlich nicht. Ich wollte dir das auch nicht vorstellen. Nee. Ich fand das nur gerade eine sehr gute Gelegenheit, ja, um da mal ein paar grundsätzliche Worte zu sagen. Wo wir nämlich zum Beispiel am 11. auf der Anti-ACTA-Demo in Dortmund waren, da kamen sogar die älteren Leute zu uns hin, die ein gewisses, ich würde die jetzt so zwischen 60 und 70 würde ich die jetzt einschätzen. Da standen der Riot Burns, der Robbie Fight und ich, wir standen gerade so halt an so einer Mauer von einer Kirche, weil wir gerade auf dem Rückweg waren von der Demo, die war nämlich zu Ende und dann kamen da mehrere alte Leute, die haben sich richtig mit uns unterhalten und gefragt, ja, was ist denn dieses ACTA und können Sie mal darüber was erzählen? Und die waren auf jeden Fall interessierter als jetzt irgendwelche jungen Leute, die dran vorbeigelaufen sind und einfach nur den Kopf geschüttelt haben, dass da wieder irgendwelche Leute auf der Straße sind und demonstrieren. Da gibt es ja auch Leute, die absolut was dagegen haben, dass man auf die Straße geht und irgendwie den Verkehr blockiert oder sonstiges. Ne? Ja, ja, klar. So Erlebnisse habe ich eben auch gehabt. Und andererseits habe ich irgendwie auch viele Teenager erlebt, die es gar nicht interessiert, weil sie dann irgendwie mit ihrem iPhone rumspielen mussten. Also, wie gesagt, ich finde, diesen künstlichen Gegensatz, auf den sollte man unbedingt verzichten, auch weil es einfach wichtig ist, weil wir jetzt diejenigen sind, die in diesem Land halt nicht das Sagen haben, müssen wir gucken, dass wir wenigstens untereinander solidarisch sind und uns nicht künstlich irgendwie dann gegeneinander stellen. Ja, richtig. Der Wifi, der schreibt übrigens gerade, die ganzen jungen Leute, die so, was weiß ich, zwischen 15 und 20 waren, die kamen an und haben halt einfach nur gefragt, ob wir gegen Facebook sind, ob Anonymous, weil wir ja Masken auf hatten, die haben sogar gefragt, warum wir nicht YouTube irgendwann mal hacken und solche dummen Fragen kann man halt und die alten Leute, die Älteren, die haben sich halt richtig für das Thema interessiert und das fand ich auf jeden Fall schon gut. Ja, klar, du warst nicht. Ihr fragt gerade, der negiert, ob ich schon bei den Piraten bin. Ja, ich bin, wie gesagt, seit Februar, Anfang Februar schon bei den Piraten, aber ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Pirat, der jetzt sagen würde, boah, die Piratenpartei ist voll die geile Partei. Ich bin da wirklich nur drin, um mich in gewissen Dingen, was Internetrecht und Datenschutz und so weiter angeht, um mich in der Hinsicht ein bisschen vorzubilden. Ich bin jetzt aber nicht der, wie gesagt, der Hardcore-Pirat, der da jetzt, ich bin nicht mit Herz-Pirat, sagen wir es mal so. Gut, okay. Wir sind irgendwie schon wieder off-topic, aber das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, von daher passt das schon. Genau. Gut, dann kommen wir mal wieder B2T, back to topic. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch, ja. Wir haben übrigens die 1,5 Stunden Datensuppe eh schon rum, aber weil ich ja heute hoste und weil der Ryan Burns nicht hier ist, machen wir auf jeden Fall ein bisschen länger als 1,5 Stunden. Warum nicht? Er sagt ja immer, ja, das muss ich auf 1,5 Stunden einpendeln. Nee, wir können ja noch ein paar Minuten, wir können halt, wie gesagt, ein paar Minuten überziehen, ist ja nicht schlimm. Da wird mir keiner den Kopf abreißen. Ist ja, wie gesagt, mein Host jetzt hier. Ja, Stratfor-Mails, WikiLeaks und so weiter. Gibt's da noch irgendwelche wichtigen Sachen, die man erwähnen sollte? Oder gibt's noch Fragen vom Chat zu dem Thema? Also was ich wichtig finde, ist die Tatsache, dass tatsächlich Anonymous auf diese Art und Weise mit WikiLeaks kooperiert und sich dadurch auch sehr exponiert. Also da weiß ich noch nicht so richtig, was draus wird. Weil bei Anonymous ja auch sehr viele dann wirklich Jugendliche sind oder Leute sind, die diese technischen Kenntnisse halt nicht haben, sich selbst zu schützen. Mhm. Und ich hoffe mal, dass sie da sich nicht dann irgendwie mehr zugemutet haben, als sie letztendlich dann das Echo vortragen können. Ja, also da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Ja. Ich habe jetzt wirklich, das ist wirklich so, als würdest du dich hinter einem Haufen 16-Jähriger verstecken. Das macht mir ein bisschen Angst. Ja, du kannst, du musst dir ja leider auch so, Sorgen weißt, machen. So Kinderkreuzzug oder so. Ja, du musst dir da auch Sorgen machen, gerade was das Anonymisieren und so weiter angeht. Letztendlich, das möchte ich auch nicht leugnen, gab es halt das Problem bei den 25 Verhaftungen, die jetzt in ja, das habe ich ja mitbekommen. Genau, die jetzt in Spanien und Lateinamerika vonstatten gegangen sind. Da haben angeblich Geheimdienste, Polizei und so weiter, haben Anonymous unterwandert und haben halt gewissen Leuten, die bei dieser Operation Unmask mit beteiligt waren, haben denen einen Kommunikationsserver zur Verfügung gestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob die damit IRC oder sonstiges gemeint haben. So weit Informationen habe ich dann doch nicht. Die Anons haben dann diesen Server genutzt und da wurde dann halt fleißig mitgelockt und deswegen konnten auch diese 25 Leute so schnell verhaftet werden, die da halt Regierungsseiten defaced haben und so weiter. Ne? So. Ja, der Bankstore sagt gerade, WikiLeaks macht keine Angaben, woher die Daten kommen. Nein, tun sie nicht. Die kommentieren aus Prinzip keine Quellen. Aber ich habe das von mehreren Anons habe ich gesehen, dass sie es auf Twitter bestätigt haben. Mhm. Außerdem, wie viele Leute sollen Stratford zu diesem Zeitpunkt gehackt haben? Also das ist ein relativ offenes Geheimnis. So nur kurz, um die Frage dann zu beantworten, bevor wir die wieder alle vergessen haben. Du kannst gerne weiter erzählen. Ich finde das auch sehr spannend. Ich wollte nur mal kurz dazwischen. Kein Problem. Nee, wie gesagt, also da ist natürlich jetzt nicht zu 100% legit, weil sich die Behörden dazu auch noch nicht geäußert haben, was das angeht. Aber man geht davon aus, dass halt diese Operation unterwandert worden ist, dass da ein Server zur Verfügung gestellt worden ist, der halt komplett mitgelockt hat. Und ich denke mal, die Leute haben sich dann gedacht, ja, wir sind ja hier unter Anons, wir müssen ja jetzt kein VPN oder sonstiges nutzen für die Sache. Und deswegen wurden diese 25 Verhaftungen international wurden halt auch sehr schnell ausgeübt, ne? Also 25 auf einen Schlag, das war zum Beispiel bei der Operation Payback, da wurden die alle nach und nach verhaftet und nicht alle auf einmal. Und jetzt wird natürlich seitens Anonymous, da ist immer wieder ein Nickname gefallen, zum Beispiel der Nickname Sander, der halt angeblich zu den Snitches gehört, also halt zu den Verrätern. Und nach den Leuten wird jetzt gesucht, um die Leute halt erstens zu doxen und zweitens halt um noch andere Dinge. Also ich würde einfach mal sagen, da wird's in der Zukunft noch richtig knallen. Also es wurde ja halt erstmal die Seite von Interpol angegriffen bezüglich dieser Aktion. Da war die Interpol-Seite für mehrere Stunden gut, offline. Bloß was, ne? Ich meine, so effektiv ist es jetzt auch nicht, denen die Seite zu DDoSen. Nee, das nicht. Also das ist schon eine sehr asymmetrische Geschichte. Wenn jetzt Anon wirklich die Behörden auf sich aufmerksam gemacht hat, wie wir vorher gesehen haben, wurden die ja vorher vielleicht nicht so ernst genommen, so nach dem Motto, das sind irgendwelche Kellerkinder. Hm. Bloß ich kann mir vorstellen, dass sie durch diesen Leak sich jetzt durchaus Probleme eingehandelt haben. Ja, und wie gesagt, genau. Ich will jetzt nicht alle Anons da über einen Kamm scheren. Das Kollektiv ist ja, wie wir alle wissen, sehr heterogen. Aber da sind bestimmt welche dabei, die dieser Sache nicht gewachsen sind. Ja, das meinte ich auch mit meinem Tweet, wo ich geschrieben habe, dass WikiLeaks jetzt Anon die Drecksarbeit machen lässt. Ja, genau. Nee, also wie gesagt, das ist Kinderkreuzzug, sonst ist das gar nichts. Deswegen, da muss ich dir recht geben, weil, wie gesagt, ist ja halt ein Kollektiv, dem sich jeder selbst hinzufügen kann. Und da werden halt auch in der Hinsicht, so wie du sagst, halt junge Leute mit dabei sein, die halt einen großen Kreuzzug antreten, ohne zu wissen oder halt ohne genau zu wissen, was sie da tun. Und dass da, ich denke mal, da werden auf jeden Fall noch Konsequenzen folgen. Ist halt immer eine Frage der Zeit. Und da mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen. Ich meine, ich heiße nicht alles gut, was Anon tut, von den Methoden her. Ich fand zum Beispiel diese Drohung, die da nach dem Stratfor-Hack an irgendwelche IT-Leute gelaufen sind oder so, fand ich unterste Schublade, die so dieser Versuch, Angst und Schrecken zu verbreiten und sich wirklich dann zum Herrscher über alles aufzuspielen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Aber andererseits kann ich natürlich auch einige der Motive und einige der Handlungen von Anon gut verstehen. Ich mag halt auch idealistische Jugendliche, das ist ja kein Geheimnis. Mhm. Wenn dann jemand sich so dermaßen in Gefahr bringt, das macht mir schon Sorgen. Deswegen nutze ich auch zum Beispiel nie Tor. weil ich weiß, dass da irgendwelche Jugendlichen Server betreiben und wenn die eine Hausdurchsuchung bekommen, dann kriegen die ein Trauma fürs Leben oder so. Ja, richtig. Ja, so viel zu dem Thema Tor. Das ist schon richtig. Nee, wie gesagt, also da werden, ich denke mal, da werden auf jeden Fall Konsequenzen folgen bei so einer großen Sache. Es ist ja nicht nur eine kleine Sache, wo mal eben eine Seite gedidost worden ist, es ist ja eine große Sache, ne? Da geht's ja um Datendiebstahl, wenn man so nennen darf. Und ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Muss man halt einfach nur abwarten, weil die Behörden brauchen ja in dem Fall auch mal ein paar Monate, bis da dann sowas, bis Leute verhaftet werden oder dies und jenes passiert. Außer jetzt bei der Sache, da ging's ja schon nach ein paar Wochen so schnell mit den Defaces, also halt mit diesen 25 Verhaftungen, weil da ja wahrscheinlich unterwandert worden ist, deswegen ging das da wahrscheinlich ein bisschen schneller. Einfach mal abwarten und Tee trinken, würde ich da sagen. Ja. Aber ich gebe dir da recht, ja. Ja gut, dann sind wir uns da einig. Der Bankstore hatte gerade was Interessantes angesprochen. Er meinte, WikiLeaks hätte schon vor Manning Cablegate-Dokumente gehabt, aber die wären von einem Tor-Server gesammelt worden und deswegen hätten sie das Jacob Applebaum, der ja bekanntlich fürs Tor-Projekt arbeitet, nicht antun wollen. Also wenn du dafür irgendwelche Dokumente oder so hast, das würde mich schon interessieren. Ja, das war mir nämlich bis jetzt nicht klar, dass es auch in den Medien nicht wirklich berichtet worden. Also ich denke mal, du kennst meine E-Mail-Adresse, sonst können wir das gleich austauschen. Oder du kannst es mir irgendwo hochladen oder sonst was. Ich habe auch Jabber und dann können wir da mal drüber quatschen. Also das finde ich hochinteressant. Ja, also das jetzt mal nur so am Rande zu dem, was noch aus dem Chat dazu kam. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich denke, mit Anonymous sind wir uns dann einig. Also das... Wie gesagt, ich bin nicht so sicher, dass sie sich damit jetzt nicht übernommen haben. Eindeutig nicht. Und ich bin auch nicht sicher, dass ich das von WikiLeaks dann besonders verantwortungsvoll finde, die Mails dann in diese Art und Weise zu bringen. Ich meine, Assange braucht dringend Publicity, das ist auch klar. Demnächst kommt dessen Urteil und es steht im Spiegelbuch. Das muss ich nochmal nachlesen. Ich habe das Buch da, aber ich weiß natürlich auch nicht mehr alles. Und danke für den Hinweis jedenfalls. Gut, also... Ich denke mal, er braucht dringend Publicity und er wollte vielleicht auch, dass diese Informationen vor seiner Verurteilung an die Öffentlichkeit kommen, weil halt in diesen Mails ja sehr viel besprochen wird, was halt naheliegt, dass es bei seiner Anklage nicht mit rechten Dingen zugeht und bei seiner Auslieferung. Und ich denke mal, diese Informationen wollte er an der Öffentlichkeit haben, bevor es halt zu dieser Auslieferung an Schweden kommt. Und deswegen denke ich, war er da nicht so tierisch pingelig, damit das zu veröffentlichen. Bloß, wie gesagt, ich finde es nicht so unbedingt sehr verantwortungsvoll jetzt angesichts der Quelle. Nicht, weil ich Anonymous unterstellen würde, dass an dem Zeug irgendwas nicht stimmt oder so. Das meine ich gar nicht, sondern schlicht und ergreifend, weil er damit Leute ins Schussfeld bringt. Und ich meine, Anonymous hat ja selber sogar noch wirklich die Verantwortung dafür übernommen. Ich meine, hätten sie jetzt nichts gesagt, hätte man viel spekulieren können. Das habe ich ja auch gemacht. Ich meine, ich habe auch gefragt, glaubst du an zwei Bomben in einem Flugzeug? Aber, ja, ich weiß, wie du das meinst, ja. Nee, das stimmt schon. Aber man hätte es halt nicht gewusst, aber die haben ja die Verantwortung übernommen. Ja, ich verstehe die Aufregung nicht. Die Quellen von WikiLeaks sind anonym, Anonymous gleich anonym. Ja, haha, das Problem ist, dass Anonymous manchmal ja so anonym nicht ist. Das ist ja genau das Problem, dass einige nicht in der Lage sind, sich selbst zu schützen. Genau, und darum geht es nämlich, weil ich denke mal, bei so einer großen Sache, da wird auch ein gewisses Potenzial der bestimmter Regierungen, also jetzt in dem Fall USA und auch Behörden, angestrebt, die dann halt auf jeden Fall suchen, da jemanden zu kriegen, der dafür verantwortlich sein könnte. Wie gesagt, also es war ja nicht einfach nur eine DDoS-Attacke, wo man dann halt mal eben abwägt und sagt, ja, die Seite ist ja eh wieder online, Ermittlungen werden eingestellt. Ich denke mal, da könnte auf jeden Fall was passieren. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, aber ich kann Annika in dem Fall auf jeden Fall recht geben. Bei der Sache waren auch viele junge Leute beteiligt, weil wie gesagt, ich bin öfters mal im Crito und habe ja hier und da auch ein paar Sachen mitbekommen. Und es sind ja nicht immer nur Leute, die halt wissen, was sie da tun, sondern dass auch Leute dabei sind, die einfach mitmachen wollen und nicht wirklich wissen, was sie da tun. Es ist halt so. Auch Bradley Manning war Anonymous, ja, und wir sehen ja auch, was ihm dann passiert ist. Ja. Bei Manning war es ja auch so, dass er dann mit der ganzen Geschichte nicht klargekommen ist und dadurch sich dann in Schwierigkeiten gebracht hat. Und je jünger jemand ist, desto wahrscheinlicher ist, dass er irgendwas macht, wo er dann hinterher merkt, dass er nicht gut damit klarkommt. Das ist einfach so. Ich meine, wir waren ja alle mal jung. Richtig. Und das meine ich jetzt auch überhaupt nicht abwertend. Nee, das ist auch nicht abwertend. Ja, bloß, wenn es einem an Erfahrung fehlt und man noch nicht genau weiß, was man sich selbst zumuten kann oder noch nicht überblicken kann, was es für Folgen haben kann. Na gut, hier waren jetzt so ein paar Fragen zu Tor. Also nein, man stellt bei Tor nicht immer einen Exit-Node. Man kann auch einen Middleman-Node stellen mit seinem Server oder seinem Rechner. Das ist dann auch ein bisschen risikoärmer. Mhm. Und die Frage, ob Tor nicht sicher ist. Sagen wir so, dass der Datenverkehr über Tor ist anonym. Er ist aber nicht verschlüsselt. Das heißt, wenn du irgendwelche sensiblen Daten schickst, dann können die durchaus mitgelesen werden. Und wenn ich jetzt als jemand, der Interesse hat, sowas mitzulesen, dann halt so ein Exit-Node betreibe dann und den ein bisschen günstig im Netz platziere, dann geht da ganz viel Zeug drüber. Bloß, das ist keine Schwachstelle von Tor, sondern das ist gewollt. Es geht bei Tor nur um Anonymität, nicht um Verschlüsselung. Und man kann selbstverständlich dann SSL oder OTR oder irgendwas Passendes zusätzlich nutzen und dann sind die Daten verschlüsselt. Das sagen die Tor-Devs aber auch immer dazu. Wenn man Zeug hat, wo aus den Daten sich irgendwas Sensibles dann entnehmen ließe, dann soll man halt zusätzlich irgendwie noch Ende zu Ende verschlüsseln. Ja, Tunneling. Ja, muss ja kein Tunnel sein. Ja, wie gesagt, du kannst auch über OTR chatten, du kannst GPG-verschlüsselte Mails schicken oder irgendwas. Ich bin ja eh so ein Freund der P2P-Applikation, in dem Fall, was Java angeht, gerade wegen OTR. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, Anon Kirby fragt hier, was man dann am besten machen kann. Ja, du benutzt irgendeine Verschlüsselung, die bei der Software halt dabei ist. Ja. Zusätzlich zu Tor. Und dann ist gut. Und am besten auch darauf achten, dass es nicht unbedingt Closed Source, sondern Open Source ist, ne? Weil bei sonst weißt du nicht, ob du in den Backdoor bist. Genau, weil dann bringt nämlich auch die beste Verschlüsselung nichts. Und Bradley Manning sagt IIS bzw. Rheindahl ist sicher. Ja, so viel zum Thema. Zum Thema Stratfor, WikiLeaks und E-Mail-Leak. Gibt es da noch irgendwelche Fragen vom Chat aus oder von euch beiden? Also Hannibal, lebst du noch? Wie gesagt, ich bin noch voll bei euch. Er ist auch voll bei uns, ja. Wir haben länger nichts von dir gehört, deswegen. Bei dir höre ich auch irgendwie kein Komfort-Noise. Also ich höre kein Rauschen, gar nichts. Deswegen muss ich von selber auch mal nachfragen, ob du noch drin bist, weil ich nicht immer so oft in Skype gucken kann, weil Skype irgendwie hier immer so eine komische Fenstergröße hat. Muss ich irgendwann mal anpassen, merke ich gerade. Ja, nee, wenn vom Chat aus keine weiteren Fragen sind oder wenn ihr beide nichts weiter dazu zu sagen habt, dann kann man ja so langsam aber sicher auch das Ende der heutigen Datensuppe, das dürfte, glaube ich, mittlerweile die 13. sein, einläuten. Nee, ich habe zu dem Thema dann auch nichts mehr. Wir wollten zwar eigentlich noch über ein Cyberwar sprechen, aber das wird jetzt zu spät. Wir halten das mal im Hinterkopf, wenn uns nächste Woche nichts einfällt. Das ist ja ein Thema, was noch eine Weile aktuell bleiben wird. Dann können wir da vielleicht nächste Woche drüber reden. Ja, der Wi-Fi, der runtet hier gerade rum. Open Source kann ebenso Backdoors haben. Ja, aber ebenso ist übertrieben. Ja. Es kann auch Backdoors haben, aber es ist wahrscheinlicher, dass jemand kommt, der sie findet. Ja, bei Open Source hast du halt diesen Service. Du kannst halt selber für dich sagen, wenn ich Lust habe, gucke ich mir den Code an, wenn ich mir nicht sicher bin. Ja, gut, wenn du die Fähigkeiten hast. Das haben halt nur sehr wenige Leute. Und bei Closed, aber es ist immerhin mal theoretisch möglich. Bei Closed Source hast du überhaupt keine Möglichkeit. Ja, okay, ich soll den ganzen Satz vorlesen. Open Source kann ebenso Backdoors haben, solange keiner kommt, der besser als der Coder ist und das sieht. Weiß auch keiner, ob was drin ist. Das ist voll die Napp-Meinung, dass Open Source gleich sicher ist zum Weglollen. Okay, jetzt habe ich deinen ganzen Satz vorgelesen. Ja, also Napp-Meinung finde ich jetzt übertrieben. Mein Professor für IT-Sicherheit hat das auch gesagt und der ist bestimmt kein Napp. Ja. Natürlich gebietet es keine endgültige Sicherheit. Richtig, du hast nie hundertprozentige Sicherheit. Im Internet hast du nie hundertprozentige Sicherheit. Sogar offline nicht, wenn man so an manche Firmen denkt. Nein, eh nicht, natürlich nicht. Richtig. Aber du hast halt Wahrscheinlichkeiten. Bei Sicherheit geht es immer um Risiken und um Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Closed-Source-Software eine Backdoor drin ist, die keiner gefunden hat, ist halt größer als bei einer Open-Source-Software. Ist eben so. Ja, und wie gesagt, wenn man selbst die Fähigkeit hat, den Code zu analysieren bei Open-Source, dann kann man das natürlich gerne tun. Aber ich wäre jetzt nicht so paranoid und würde mir da tagelang irgendwie einen Code angucken, weil ich denke, oh, da könnte ja was mit drin sein. Wie gesagt, sobald es halt eine Open-Source-Lösung in gewissen Hinsichten gibt, das muss ja jetzt nicht irgendwas mit Datenverschlüsselung oder halt Datenaustausch, es fängt ja zum Beispiel schon mit Office an. Wenn man halt kein Geld dafür ausgeben will, nimmt man eine Open-Source-Variante, um einfach vielleicht auch Geld zu sparen. Das muss ja nicht immer was mit Sicherheit zu tun haben. Es geht ja auch um den Finanzfaktor, von meiner Seite aus zumindest. Ne? Und wie gesagt, Open Source heißt ja, aber ich gebe Wi-Fi. Nein, wir setzen nicht voraus, dass Closed Source grundsätzlich Backdoors hat. Wir setzen nur voraus, dass wenn es welche hätte, wir es nicht wüssten. Ja, und es gibt ja auch genug Firmen, die Closed Source betreiben, die ja sogar zugegeben haben, dass sie bei der Closed Source Variante, die sie anbieten, Backdoors einbauen mussten, ne? So ist es ja nicht. Aber gut, das ist natürlich ein anderes Thema. Wir können ja irgendwann mal einen Datensuppe-Podcast, das wird ja auch super passen, einen Datensuppe-Podcast über Open und Closed Source machen. Das würde mich persönlich auch sehr interessieren. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich so auskommt. Okay, ja gut, also ich würde einfach mal so sanft, aber sicher das Ende einläuten, wenn jetzt keine weiteren Fragen vom Chat mehr auskommen sollten zum Thema Stratfor, WikiLeaks und den E-Mails, die da geleakt worden sind. Warten wir einfach noch ein bisschen vielleicht. Ja, wir sollten denen einen Moment Zeit geben zum Tippen. Richtig, wollte ich gerade sagen. Sonst qualmen die Finger. Okay, hier wird weiter über Software und so geschrieben. Ist Manning in einem Militärgefängnis? Ist hier die Frage. Ja, er ist in einem Militärgefängnis. Mittlerweile ist er in Fort Meade in Maryland. Und das gilt als relativ humanes Gefängnis. Das heißt, er kann mit anderen Gefangenen interagieren und er hat die Möglichkeit, Besucher zu empfangen, glaube ich sogar. Er kann auf jeden Fall Sport machen und kann lesen und seine Freizeit sinnvoll gestalten. Und er kann auch mit seinem Anwalt bei seiner Verteidigung kooperieren, was halt in Quantico, wo er vorher inhaftiert war, alles nicht der Fall war. Mhm. Gab es auch Folter, wirst du gefragt? Vorher in Quantico gab es Sachen, die laut UN als psychologische Folter eingestuft werden. Zum Beispiel, dass er sich nackt ausziehen musste und dass er beim Schlafen extrem gestört worden ist. Und vor allem auch, dass er den Großteil der Zeit komplett isoliert war. Aber jetzt halt nicht, wie man sich es irgendwie vorstellt, körperliche Folter in Form von, keine Ahnung, Waterboarding oder Daumenschrauben und eiserne Jungfrauen oder so, das nicht. Aber der Rest des Berichten zufolge, ich habe es natürlich nicht ausprobiert, genauso grausam. Um die Frage von True Prol zu beantworten, ja, es wird gleich noch Musik laufen, natürlich. Seit Dezember 2011, ich glaube, das stimmt, dass der Dezember 2011 da verlegt wurde, ja, genau weiß ich es nicht mehr. Das müsste ich jetzt auch nachgucken, aber das könnte ungefähr hinkommen. Okay, sonst noch irgendwelche... November, der Chat sagt November. Länger sogar November, ja. Sonst noch irgendwelche Fragen von der Schattenredaktion aus, von den Leuten im Chat? Weil wir sind ja hier, ne? Wir sind ja hier freundlich und beantworten auch Fragen. Was man von anderen Podcasts nicht so behaupten kann, die auch einen Chat haben, aber keine Namen. Okay, hier wird wieder über Softwarecode, bla bla bla gesprochen. Nee, okay. Also, Der UN-Special Rapporteur für Folter hat bis heute kein Besuchsrecht für Bradley Manning. Ja, das stimmt. Juan Mendes, dieser UN-Sonderberichterstatter, bemüht sich wirklich schon lange, dass er zu Manning vorgelassen wird und ihn befragen kann. Er hat schon ein Besuchsrecht, also das stimmt nicht ganz. Er könnte Manning besuchen, aber die Gefängnisverantwortlichen und die Regierung sagen, er kann ihn nur besuchen, wenn er halt zustimmt, dass das Ganze überwacht wird, was er mit Manning bespricht. Und das ist halt gegen die Richtlinien der UN und Mendes sagt, das wird er nicht machen, weil unter diesen Bedingungen Manning sich nicht frei äußern kann, weil er halt Repressionen vom Gefängnispersonal dann befürchten musste. Und dementsprechend wird er nicht unter diesen Bedingungen dann kommen, sondern er besteht darauf, dass das Ganze halt vertraulich stattfinden kann. Soweit. Okay. Was sagen die Parteien dazu? Ja, also die Republikaner sind sowieso ja gegenüber WikiLeaks sehr, sehr, sehr kritisch. Ich habe jetzt gerade noch eine Straight4Mail bearbeitet, wo dann auch drin stand, dass die US-Regierung sich nicht selbst ohne Anklage gegen Assange bemühen wird, sondern einfach warten wird, bis die Republikaner im Kongress dann auf eine Anklage bestehen, was sie sowieso tun werden. Und es gab da ja auch einige sehr krasse Äußerungen, gerade von Seiten der konservativen Republikaner, der Tea Party und so, wo es dann hieß, dass Assange am besten gleich als Terrorist umgenietet werden sollte. Und die Demokraten, ja, die haben so ein paar in ihren Reihen, die auch der ganzen Sache kritisch gegenüberstehen. Denis Kucinich zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ich denke mal, es ist klar, was gemeint ist. Und aber viele von denen sind auch mit dieser Anklage gegen WikiLeaks, denke ich, durchaus einverstanden. Schon alleine, weil ihre Partei das sagt. Es gab ja kürzlich auch so eine Umfrage, dass bevor Obama hat ja vor seiner Wahl und zu Beginn seiner Amtszeit gesagt, er macht das Lager in Guantanamo dicht. Da war dann irgendwie die Mehrheit der Demokraten war dafür, dass es dicht macht. Und jetzt, wo er es nicht tut und wo er sogar ein Gesetz unterschrieben hat, was ermöglicht, dieses Lager unbegrenzt offen zu halten, da ist die Mehrheit der Demokraten auf einmal dafür, dass es offen bleibt. Einfach weil das die Meinung ihres Präsidenten und ihrer Partei ist. So krass geht halt vielen ihre Parteizugehörigkeit über irgendwelche inhaltlichen oder moralischen Erwägungen. Und ich denke mal, das ist jetzt in Sachen WikiLeaks auch nicht so anders. Genau, da hat die Annika auf jeden Fall wieder sehr informativ und detailliert geantwortet. Noch irgendwelche Fragen ansonsten? Hannibal, wie war nochmal dein Twitter-Account? Anon_Hannibal. Ach so, Unterstrich. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum ich das nicht finde. Okay. Ja, ich glaube, ich folge dir eh schon, oder? Wir haben eh schon mal ein paar Mal hin und her geschrieben. So, ja, es ging da ja um diese Datenschutzangelegenheit, wenn du dich noch erinnerst. Ja, doch. Okay. Da ist aber bis jetzt noch nichts rausgekommen, nur zu deiner Info. Also okay. Die lassen sich da schon ziemlich lange Zeit. Okay, ich hoffe mal, du hältst mich dann auf dem Laufenden. Wer den beiden natürlich folgen möchte via Twitter, da haben wir einmal hier die Annika_K und einmal den Anon_Hannibal und meine Wenigkeit, den Jakil. anstatt dem Arne 4. Okay, nee, also ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden, dass ihr heute auf jeden Fall pünktlich erschienen seid, dass ihr mitgemacht habt. Vor allen Dingen beim Hannibal, den ich so kurzfristig mit dazu holen konnte, auf Empfehlung von meinem Anonews-Kollegen Free Speech. Und ja, natürlich auch einen großen Dank an alle Zuhörer, die heute wieder massenhaft eingeschaltet haben. Es werden jeden Sonntag mehr, also mittlerweile kann ich die Zahlen hier gar nicht mehr glauben, wenn ich die immer vor mir sehe. Und schöne Grüße an Riot Burns, der jetzt immer noch in Berlin ist und irgendwann nächste Woche Dienstag wiederkommt. Ja, und natürlich an den Super-Admin YB Fight. Ohne ihn würden wir hier gar nicht streamen können. Randommäßig grüße ich jetzt einfach mal aus dem Chat. Wen grüße ich denn? Lucifer mit 3 Unterstrichen. Wenn ihr jemanden grüßen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch machen oder wenn ihr Werbung in eigener Sache machen möchtet. Ja, ein bisschen Eigenwerbung ist vielleicht kein Fehler. Also, wie ich vorhin schon angedeutet habe, wird bei mir noch sehr viel Berichterstattung zu diesen GI-Files bzw. Stratfor-Mails kommen. Ich werde jetzt erstmal meine chronologische Analyse dieser WikiLeaks-Mails fertig machen. Da fehlen noch ein paar Teile. Ich bin halt jetzt momentan bei Anfang Dezember 2010. Dann habe ich noch Sachen vom Januar 2011. Und dann habe ich noch, wie gesagt, werde ich noch was zum Thema Cyberwar machen. Ich werde eventuell noch diesen europäischen Sicherheitsbericht machen, den wir vorhin erwähnt haben, und dann mal weiterschauen. Also wen das Thema interessiert, der sollte halt bei Gulli ab und zu mal reinschauen. Ich bin auch immer sehr froh, wenn diese Sachen viel gelesen werden, weil halt natürlich meine Vorgesetzten da auch so ein bisschen drauf gucken und das nicht immer so gut kommt, wenn man das halt nur inhaltlich begründen will. Ich muss das aber machen, ja, aber das hatte nicht so viele Leser. Da bin ich jetzt mal ein bisschen offen. Von daher bin ich natürlich froh, wenn das dann mal geklickt und geflattert wird. Was natürlich nicht heißt, dass ich da irgendwen unter Druck setzen möchte, aber ich wüsste das halt sehr zu schätzen. Einfach damit ich diese Berichterstattung in dem Ausmaß weitermachen kann. Super. Okay, Hannibal, deine Chance, jemanden zu grüßen oder für dich in irgendeiner Art und Weise Werbung zu machen? Also nicht in eigener Sache Werbung, aber wenn Österreicher da sind, dann möchte ich dazu aufrufen, noch die Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung online zu unterschreiben unter www.zeichnermit.at. Angeschrieben worden bin ich jetzt gerade vom Negiert. Der will unbedingt, dass ich mein oder unser News-Team grüße. Das sind eben Negiert, Free Speech, ja, und wer sonst noch zuhört. Genau. Und der Dude will, glaube ich, auch gegrüßt werden, also schicke ich ihm ein Herz. Hauptsache, du schickst ihm keinen Hitlergruß. Der steht ja schon in genug Medienartikeln, der braucht gar nicht mehr gegrüßt werden. Der hat ja. Na, da hast du recht. Der kriegt wahrscheinlich schon Geld dafür, dass er immer in den Sachen steht. Ja, der Chat hat leider recht. Bei uns wird das Ganze über Google Analytics ausgewertet. Da bin ich auch nicht so begeistert von, aber ich kann es nicht ändern. Ja, nee, also ich muss auf jeden Fall meinen Respekt an das Anonews Austria Team rausgeben. Nicht nur letztendlich, weil ich auch mit Anonews mehr oder weniger jetzt zu tun habe, sondern weil die Jungs auf jeden Fall eine gute Arbeit machen. Ich würde mir natürlich ein bisschen mehr Twitter-Präsenz von euch wünschen, das wäre auf jeden Fall super. Wenn mal was von euch kommt, das ist natürlich immer super, aber meiner Meinung nach teilweise auch ein bisschen zu wenig. Aber wie gesagt, ich bin ja kein Chef und so, aber ihr macht auf jeden Fall eine gute Sache. Ich höre ja natürlich auch von anderen Leuten, die bei euch tagtäglich mit im Chat sind, dass du Free Speech und Negiert halt eine gute Sache machen, weiter so. Nee, okay, genug geschleimt. Dankeschön. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen schönen Abend. Danke an die Zuhörer. Und wie gesagt, nächstes Mal wird natürlich auch der heißgeliebte Riot Burns mit seiner netten Zählerstimme mit dabei sein. Und ihr kriegt jetzt noch ein bisschen Musik aufs Ohr und macht euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, macht's gut, bis nächste Woche. Wir bringen bestimmt wieder interessante Themen mit. Und Aluhüte. Und Aluhüte, selbstverständlich. Okay, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. You're gonna cheer for me like that? Louder. Yay. Louder. Yay.